Gidau Nummer 47 November 2014 Editorial geschätzte Verächter, innen der Gesamtscheiße, die verkackten Deutschen, nichts hat sich geändert, beim Anblick der Bilder aus Köln drängt sich das Zitat aus Lübeck Lebowski, by the way eine der schönsten, cineastischen Verneinungen des kapitalistischen Leistungsprinzips, mit voller Wucht und auf Dauerschleife. In mein Gehirn tausende selbsterklärter Hooligans gegen Salafisten, marodieren volltrunken, unter Deutschlandfahnen, Ausländer raus. Parolen und archaischem, au au, gegrinzelt durch die Domstadt. Musikalisch untermalt wird das Schauspiel, unter anderem von der rechten Szene Berühmtheit Kategorie C, die nie wieder voll abgestimmte Textpassagen à la, heute schlachten sie Schafe und Rinder, morgen vielleicht Christenkinder, ins Mikro jammern. Die neu erwachte, dummdeutsche Einheitsfront aus Fußballhohlgruppen, Rechtsparteien und Kameradschaftsnazis will in den kommenden Wochen auch in anderen Städten den Mob tanzen lassen. Schon allein das ist ein Grund für vielfältigen Protest und Widerstand. Widerstand gegen Hoogeza bedeutet aber auch Widerstand gegen den Islamischen Staat. Und das bedeutet Solidarität mit den, im Norden Syriens und im Irak, kämpfenden KurdInnen. Auch ohne kitschige Glorifizierung des kurdischen Kampfes als die Neuauflage von Spanien 36, David Graeber, bedeutet dieser Kampf doch tatsächlich mehr als die häufige Wahl zwischen Pest oder Cholera. Schließlich verteidigt sich dort, zumindest in Rojava, keine bürgerlich-demokratische oder autokratische Gesellschaft gegen den Rückfall in eine, noch, schlimmere Lebenssituation. Verteidigt wird eine Form der Selbstverwaltung, die sich in den letzten Jahren, von der westlichen Linken, weitestgehend unbemerkt entwickelt hat und die, trotz aller berechtigten und notwendigen Kritik, vieles von dem bereits praktisch umgesetzt hat, was hierzulande allenfalls in theoretischen Strategiepapieren für das Jahr X nach dem Sankt-Nimmerlein stark diskutiert wird. Es bleibt zu hoffen, dass nicht nur Kobane verteidigt und er ist zurückgeschlagen werden kann, sondern dass darüber hinaus das spannende Projekt des demokratischen Konföderalismus kein Bauernopfer dieses Konfliktes wird. In diesem Sinne, halt Stand Kobane und euch einen ereignisreichen November. CLN für die Redaktion PS. Dies ist die EPUB-Version, speziell für Smartphones, Tablets und E-Book-Reader und deshalb auch ohne Bilder und dergleichen. Ebenfalls findet ihr keine Fußnoten zu den jeweiligen Texten. All das findet ihr in unseren anderen Versionen auf fda.ifa.org, Gaidau FDA, IFA gegen den Terror von Staat und Religion, Freiheit für die Menschen in Kobane, in Rojava, auch Westkurdistan, auf syrischem Staatsgebiet attackiert der Islamische Staat, ist, die Stadt Kobane nahe der Grenze zur Türkei und die Bevölkerung ist nun direkt mit der Brutalität dieser autoritären und aufklärungsfeindlichen Macht konfrontiert. Kurdistan ist ebenso wie andere Regionen von der Gewalt des Islamischen Staates betroffen. Der Widerstand der Bevölkerung ist bewundernswert. Sie ist die wirklich fortschrittliche Kraft. Von den militärischen Spielen der Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und regionaler Mächte ist freilich nichts zu erwarten. Diese verschiedenen beteiligten Staaten nutzen die Region als Schlachtfeld zur Durchsetzung ihrer Interessen und verkaufen ihre Waffen. Die Rolle der religiösen Regierung der Türkei in der Region ist dabei ausschlaggebend. Sie verhindern mit Gewalt die Einreise flüchtiger Familien, lassen aber islamistische Kämpfer nach Syrien. Es ist offensichtlich, dass die türkische Regierung tatsächlich im Krieg mit der kurdischen Bevölkerung ist. In den kurdischen Regionen wird, trotz des Kriegs, eine so proklamierte, demokratische Revolution, sichtbar, die dem Konzept des demokratischen Konföderalismus, angetan ist. All dies bestärkt uns, unsere Arbeit und unsere Unterstützung für die Menschen in Kurdistan und anderswo, die gegen religiöse Barbarei und staatliche Unterdrückung kämpfen, fortzusetzen. Von diesem Standpunkt aus sind wir gegen militärische Interventionen durch Welt- oder Regionalmächte. Wir wissen, dass jede staatliche Intervention sich gegen soziale Veränderungen richten wird. Frauen sind stark in alle gesellschaftlichen Bereiche und in die Widerstandsgruppen involviert. Es ist eine Revolution der Frauen gegen das Patriarchat und die feudale Gesellschaft. Das ist wohl einer der wichtigsten Aspekte dieses Prozesses. AnarchistInnen aus der Türkei helfen den Flüchtlingen und unterstützen diejenigen, die gegen den Vormarsch des Islamischen Staats kämpfen. Wir rufen alle anarchistischen Organisationen dazu auf, Demonstrationen zu organisieren und ihre Unterstützung draußen auf der Straße und überall kundzutun, Informationen zu verbreiten und eine direkte Unterstützung der anarchistischen Organisationen in der Türkei, Kurdistan und überall, wo gegen religiöse Barbarei und staatliche Unterdrückung gekämpft wird, aufzubauen. Für die Emanzipation der Menschen und die internationale Solidarität KRIFA, Delegiertentreffen der Internationalen der Anarchistischen Föderationen, Rom, 4 bis 5 Oktober, 2014. Zur Unterstützung der Menschen vor Ort ruft die Internationale der Anarchistischen Föderationen, IFA, zu Spenden auf. Das Geld geht an die Gruppe der Frimzi Anaristfaliet, DAF, DT, Revolutionäre Anarchistische Aktion, die seit Wochen beiderseits der türkisch-syrischen Grenze mit humanitärer Hilfe und Aktionen in Erscheinung tritt. Die DAF unterstützt weder den türkischen noch islamischen Staat und steht keiner Partei nahe. Sie setzt sich für die Menschen in Not ein und fördert Aufbau und Verteidigung der selbstorganisierten emanzipatorischen Strukturen vor Ort. Spendenkonto, Alarm e.V., Bank, Sparkasse Offenburg HTONR 4.873.651 BLZ 66.450.050 Stichwort Verwendungszweck Kobane weltweit Blick nach Kobane Reisebericht eines Aktivisten der Karakök Autonome Nun bin ich in Suruk angelangt, einer Stadt in der Türkei, welche die Grenze zu Syrien bildet. Der Krieg ist allgegenwärtig. Hier ist das türkische Militär präsent mit seinen Panzern und Wasserwerfern. Die Bevölkerung im Dorf, in welchem ich mich aktuell aufhalte, besteht manchmal nur aus einigen hundert Menschen, manchmal sind es mehrere tausend. Viele flüchten von hier, viele kommen aber auch, weil sie über die Grenze möchten, um sich dem Widerstand in Kobane anzuschließen, in den Reihen der YPJ, YPG zu kämpfen, Lebensmittel zu bringen, mit anzupacken, auf irgendeine Art zu helfen. Es herrscht eine ständige Fluktuation. Immer wieder geht das türkische Militär zum Angriff über, setzt Wasserwerfer oder Tränengas ein, um die Menschen von hier zu vertreiben. Die Türkei möchte eine Unterstützung der kurdischen KämpferInnen möglichst verhindern. Hunderttausende von Menschen sind bereits von Kobane in die Türkei geflüchtet. Die Menschen in Suruk haben ihre Häuser für die Flüchtlinge geöffnet. In jedem Haus leben Dutzende bis mehrere hundert Menschen. Trotz des Mangels am Notwendigsten geht das Leben weiter. Den ganzen Tag wird diskutiert. Informationen über die aktuellsten Entwicklungen in Kobane werden weitererzählt. Die Ereignisse ändern sich von Minute zu Minute. Niemand hier hat eine Ahnung, was bis morgen geschehen wird. Es wird aber auch viel gelacht. Trotz allem, der Umgang untereinander ist sehr herzlich, alle sorgen sich um alle, jeder hilft dem anderen, niemand wird alleine gelassen. Man teilt das Wenige, das man hat. Ich erfahre, dass der IS gestern durch unterirdische Wasserschächte ins Stadtzentrum von Kobane gelangt ist. Dort konnte die YPG den Einmarsch jedoch erfolgreich abwehren, so dass die IS-Kämpfer zurück in die Wasserschächte geflüchtet sind. Diese wurden dann in der Nacht durch die USA und Frankreich bombardiert. Jeden Tag beginnen abends um 16 bis 17 Uhr die Kämpfe zwischen YPG und IS. Nachts hingegen werden jeweils Bomben durch die USA und andere Regierungen, welche die Allianz gegen den IS bilden, abgeworfen. Tagsüber kreisen US-Flugzeuge über der Stadt. Da die Region eine Ebene ist, höre und sehe ich die Flugzeuge, die Bomben, den Rauch von hier aus, die Geschehnisse sind nur wenige hundert Meter entfernt. Auch sehe ich den Hügel, welcher letzte Woche in die Hände des IS gelangte. Es handelt sich um einen strategisch äußerst wichtigen Hügel, da von dort die ganze Stadt Kobane beobachtet werden kann. In den Medien waren letzte Woche Bilder von Flaggen, welche der IS hier gehisst hatte. Mittlerweile konnte der Hügel wieder rückerobert werden und ist in den Händen der YPG. Trotzdem ist er aktuell menschenleer. Dies wohl deshalb, weil sich in rund 100 Meter Entfernung ein weiterer Hügel befindet, welcher durch das türkische Militär besetzt ist. Ich spreche mit Menschen aus Kobane, die hierher nach Sure geflüchtet sind. Sie erzählen mir von den Volksversammlungen, von den Selbstverwaltungsstrukturen. Bevor ich kam, war ich nicht sicher, ob die Berichte stimmen, die wir hören und lesen. Könnte es sein, dass die Erzählungen von Rojava, der befreiten Region, beschönigt werden? Dass mir BewohnerInnen davon berichten werden, dass die Selbstverwaltungsstrukturen gar nicht den ganzen Alltag prägen, sondern nur am Rande vorhanden sind, während Parteien die wesentliche Regierung bilden? Fragen über Fragen. Als ich jedoch mit den BewohnerInnen spreche, merke ich, dass meine Zweifel nicht berechtigt sind. Im Gegenteil, ich entwickle noch größere Achtung vor den Entwicklungen hier, als ich die Berichte direkt aus erster Hand von Jugendlichen, Frauen oder Greisen höre. Sie schildern mir die Volksversammlungen, davon, dass alles im Kollektiv besprochen und entschieden wird, dass die gesamte Verwaltung von unten ausgeht, von den Frauenkomitees, von den Kommunen. Mich verblüfft jedoch, dass die Strukturen für die BewohnerInnen von Rojava gar nicht so bedeutend sind, wie dies für uns aus tausenden Kilometern Entfernung oft ist. Für sie ist es Alltag. Sie sprechen nicht von einer Revolution, sondern berichten einfach über etwas, das für sie selbstverständlich und alltäglich ist. Es ist nichts Besonderes dabei. Eine ältere Frau erzählt mir von den Strukturen in Rojava und malt damit ein Bild einer reellen libertären Gesellschaft, ohne jedoch mit theoretischen Begriffen oder Namen irgendwelcher libertärer Gurus um sich zu werfen. Vermutlich kennt sie diese auch gar nicht und es spielt auch gar keine Rolle. Begriffe und Namen sind überflüssig, wo etwas Realität ist. Weiter fällt mir auf, dass manche bewusst hinter den Strukturen in Rojava stehen. Manche jedoch finden die ganze Sache alles andere als toll. Eine aus Kobane geflüchtete Bewohnerin sagt mir, sie wünsche sich, dass in Rojava ein Staat errichtet wird. Als ich sie frage, weshalb, meint sie, dann müssen wir nicht immer alles selber machen, sondern die Politiker können das Wesentliche organisieren und entscheiden. Ein Staat würde der Bevölkerung zu dem Schutz bringen, ist sie überzeugt. Hätten wir einen Staat, würden wir nur nicht von allen Seiten angegriffen oder wir hätten zumindest Unterstützung durch andere Staaten. Weiter berichtet sie, dass sie 90% des Ertrags ihres Nutzlandes habe an Regionen, die über keine Landwirtschaft verfügen, abgeben müssen. Dies, weil in der Volksversammlung entschieden worden sei, dass die Güter möglichst gleichmäßig verteilt werden, um die Bedürfnisse aller decken zu können. Es sollte kein Überfluss an einem Ort und ein Mangel an einem anderen Ort entstehen. Die Frau, mit der ich spreche, würde aber lieber den ganzen Ertrag für sich behalten, oder zumindest einen größeren Teil. Ich sehe, wie lebendig die Umwälzung in Rojava ist und welche Diskrepanzen sie auch in sich hat. Unter einer Diktatur würden alle gleich denken. Hier gibt es verschiedene Ansichten, die auch offen kommuniziert werden. Ich weiß von einer Umfrage, welche in Rojava vom Komitee für Forschung und Statistik durchgeführt worden war. Ziel war es gewesen, zu eruieren, welches politische System sich die BewohnerInnen wünschen. Fast 70% standen hinter der Idee des demokratischen Föderalismus. Rund 30% wünschten sich ein anderes System, beispielsweise einen islamischen oder nationalistischen Staat oder ein kapitalistisches System. Trotz allem besteht die Region seit nunmehr einem Jahr und erweist sich als stärker, als von allen eingeschätzt. Als der IS in Kobane einmarschierte, kehrte, gingen alle davon aus, dass die Stadt in wenigen Tagen eingenommen werden würde. Doch die Bevölkerung leistet Widerstand. Alle halten Wache, haben sich bewaffnet. Nun ist der IS auf dem Rückmarsch. Immer mehr Teile von Kobanu werden rückerobert. Es geht weiter. In Suruk herrscht Ausnahmezustand. Teil 2. Rund 160.000 Zelte verteilen sich in der Stadt, voll von Flüchtlingen, die Kobane hinter sich gelassen haben. Die Grenzen zwischen privatem und öffentlichem Bereich sind aufgehoben. Alle Türen in der Stadt stehen offen, alles gehört allen. Alle Häuser der Stadt bieten Flüchtlingen Unterschlupf, selbst die Moscheen wurden zu Nachtlagern umfunktioniert. Tagsüber ließ der Imam den Ezan, nachts hingegen schlafen Hunderte, Tausende Menschen hier. Selbst im Totensaal liegen Schlafsäcke oder Decken am Boden, die Flüchtlingen oder Stadtbewohner innen einer Schlafgelegenheit bieten. Niemand schläft zweimal im selben Bett, sondern legt sich dort zur Ruhe, wo es sich gerade ergibt. Im Schlafsack, in welchem ich gestern geschlafen habe, schläft heute bereits jemand anderer. Das spielt aber keine Rolle, denn ich werde auch so irgendwo einen Schlafplatz finden. Wer gerade zwei Decken hat, teilt eine. Es fühlt sich an, als seien alle hier seit Jahren enge FreundInnen, trotz oder gerade in Angesicht der tragischen Umstände. In Sure gibt ein staatliches Krankenhaus. Vor dem Notfallempfang steht ein Zelt, in welchem freiwillige HelferInnen arbeiten, beispielsweise PflegerInnen oder ÄrztInnen aus anderen Städten. Vor dem Empfang stehen aber auch die türkische Polizei und das Militär mit Panzern bereit und bewachen das Geschehen. Niemand kann vorbei, ohne an ihnen vorbeizukommen. Als ich versuche, ein Foto vom Notfalleingang zu schießen, möchte die Polizei meine Kamera beschlagnahmen. In Gemenge kann ich untertauchen und verstecke mich in der Cafeteria. In erster Linie versucht die Polizei aber, Verletzte aus den Reihen der YPJ/YPG abzufangen, die hierher gebracht werden. In jüngster Zeit gab es 8 bis 9 Festnahmen, da es vor dem Notfallempfang oft zu unfreiwilligen Identifikationen durch bestürzte Szenen von Angehörigen kam. Durch Angehörige, die ihrem Schock laut Luft verliehen oder anderen mitteilten, was geschehen ist, konnte die Polizei erfahren, wer zu den Verletzten gehörte. Daher werden mittlerweile Verletzte mit Tüchern verdeckt ins Spital transportiert. Die Polizei kann die Gesichter dadurch keinen Namen zuordnen und weiß nicht, um wen es sich bei den Verletzten handelt. Früher wurde der Transport von Verletzten ins Spital oft durch die Polizei verhindert, so dass viele Menschen an der Grenze verstarben. Aktuell ist der Durchgang ins Spital erlaubt. Was morgen sein wird, weiß niemand. Alles kann sich von einem Tag auf den anderen ändern. Die Bevölkerung im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist ein Spielball von Regierungen. Das Leben der Menschen wird zur Wahrung der politischen Regierungsinteressen aufs Spiel gesetzt. Neben dem Krankenhaus steht ein weiteres Gebäude. Aktuell leben hier 6 Familien. Sie alle sind ehemalige Geiseln des IS in Kobane. Frauen und Kinder wurden im Verlauf freigelassen, so dass sie nun hier Zuflucht gefunden haben und um die Männer in ihrem Familien- und Freundeskreis bangen. Überhaupt herrscht ein Bangen, wohin man schaut. Viele berichten über Abschiedsbriefe, die sie zu Hause vorgefunden haben, Kinder, Enkel, FreundInnen, Kreise, Eltern. Sie alle entschieden sich, sich dem Kampf gegen den IS anzuschließen und in den Krieg zu ziehen. Die Hinterbliebenen zittern Tag und Nacht vor Angst, wenn sie auch Stolz empfinden. Jede noch so kleine Meldung wird verfolgt, jede noch so winzige Information weitererzählt. Jederzeit könnte es sein, dass jemand, der einem nahesteht, gerade gestorben ist. Die Flüchtlinge in Kobane erwartet eine ungewisse Zukunft. Sie alle fragen sich, steht mein Haus noch? Kann ich jemals zurück nach Kobane? Werden meine Kinder je wieder zur Schule gehen können? Jedes Flugzeug, das über Kobane fliegt und Bomben auf dem IS abfeuert, macht Hoffnung. Jede Waffe, die nach Kobane gelangt, macht Hoffnung. Doch jede Auseinandersetzung zwischen YPJ/YPG und dem IS macht Angst. Ist jemand von uns gestorben? In Suru gibt es keine Musik, keinen Tanz. keine Feste, wie es sie sonst hier tagtäglich geben würde. Die Augen der Menschen hier wirken leer, sie zeigen weder Hoffnung, noch Hoffnungslosigkeit. Vielmehr scheinen sie noch nicht zu begreifen, was geschieht. Es ist noch kein Raum dafür, entsetzt zu sein über das, was passiert. Trotzdem herrscht eine vertraute und fürsorgliche Atmosphäre, jeder kümmert sich um jeden. Alle sind mit allen befreundet, ohne Alters-, Sprach- oder soziale Grenzen. Man sieht 70-jährige Frauen in traditioneller Kleidung nachts mit 20-jährigen Dreadlock-tragenden StudentInnen aus Istanbul bis in die Morgenstunden beisammen sitzen, diskutieren, politisch debattieren. Die Dörfer, die direkt ins Grenzgebiet fallen, sind geleert. Auch ihre EinwohnerInnen sind nun Flüchtlinge. Überall an der Grenze finden öffentliche Volksküchen statt, organisiert durch die BDP, Kurdische Partei für Frieden und Demokratie. Morgens, mittags und abends werden hier Mahlzeiten gekocht. Alle helfen freiwillig mit. Mindestens 3800 Personen essen pro Tag an einer einzigen Volksküche. Die Küchen bilden einen Haupttreff- und Austauschpunkt. Das Dorf Masa liegt direkt gegenüber Kobane in nur ca. 300 bis 400 Meter Entfernung. Da die Region eine Ebene ist, haben wir von hier einen Überblick über ganz Kobane. Tag für Tag sammeln sich am Dorfrand jeweils 500 BeobachterInnen, die aus freiwilligen und solidarischen Personen bestehen, aus DorfeinwohnerInnen, aus JournalistInnen, aus politischen AktivistInnen. Die Besetzung der BeobacherInnen fluktuiert ständig und setzt sich spontan auf freiwilliger Basis zusammen. Ihre Funktion ist es einerseits, zu beobachten, was in Kobane aktuell geschieht, um die Informationen weiterzutragen. Andererseits entsteht dadurch aber auch ein Kontrollmechanismus. Sollte die türkische Regierung dem IS helfen, so bleibt dies hier nicht unbemerkt. Es gibt keinen weiteren Zugang von der Türkei nach Kobane als über diese Grenze, so dass nichts, was hier geschieht, unbeobachtet bliebe. Auch das türkische Militär hält Stellung auf zwei Hügeln links und rechts der Grenze. Auch sie beobachten. Kobane selbst liegt in Schutt und Asche. Die ganze Stadt ist ein Trümmerhaufen. Hier und da ragen vereinzelte Gebäude gen Himmel. Ein 5- bis 6-stöckiges Gebäude fällt besonders auf. Auf dem Dach flattert eine IS-Flagge. Tag und Nacht hören wir Kanonenkugeln, sehen wir Bomben hochgehen und Feuer entzünden, hören wir Schüsse. Es herrscht Krieg. Bisher sind noch keine Besmerger nach Kobane gelangt, nachdem die türkische Regierung kommuniziert hat, einen Konvoi nach Kobane zu schicken. Wären sie hier, hätten wir sie unweigerlich gesehen. Es wurden zwar Videos vom Konvoi veröffentlicht, wer eher mit Panzern und Flaggen unterwegs ist. Neuesten Informationen zufolge handelt es sich aber um Aufnahmen, die an einem Ausbildungsort der Peshmerga aufgenommen wurden. Ob sie tatsächlich noch kommen werden, das wird sich zeigen. Fakt ist, die Menschen hier wünschen sich eigentlich gar keine Hilfe durch die Peshmerga. Sie sagen, wir können uns selber helfen. Wir haben unsere GuerillakämpferInnen, unsere Verteidigungsstrategien. Was wir jedoch brauchen, ist militärische und medizinische Hilfe, insbesondere aber offene Grenzen, so dass ein Import dieser Dinge möglich ist. Nur so kann Kobane weiterkämpfen. Aktuell ist Kobane isoliert. Unter diesen Umständen dem Krieg entgegenzutreten, ist praktisch aussichtslos. Der Konvoi der Peshmerga ist zudem für Kobane auch eine Gefahr. Mit ihm könnten gefährliche Personen nach Kobane gelangen, die beispielsweise im Auftrag des IS, der türkischen oder der US-Regierung tätig sind. Man hat sich daher entschieden, die Hilfe des Konvois zwar anzunehmen, sollte er hier eintreffen, aber nur in einem begrenzten Umfang. Es soll nur eine begrenzte Anzahl an Peshmerga-KämpferInnen hinein nach Kobane gelassen werden. Zudem werden Passkontrollen aller Peshmerga durchgeführt werden. Rojava, eine anarcho-syndikalistische Perspektive. Von KB-Übersetzung Bogomil, das prinzipielle Problem des nationalen Befreiungskampfes für eine antistaatliche Organisationsform ist, dass sie zwingend die Rolle einer Statistin einnehmen muss. Wenn eine lokale Reform des Staates befürwortet wird, verbeugt sich die Befreiungsbewegung vor der Idee, dass der Staat eine wünschenswerte Institution ist, nur nicht in der gegenwärtigen Form. Dadurch hat sie den fundamentalen Makel, dass sie, wenn sie erfolgreich ist, einen neuen Staat generieren wird, der schlechter oder besser sein wird als der gegenwärtige Unterdrücker, aber er wird immer ein unterdrückender Mechanismus sein. Solidarity Föderation. Anarchisten verweigern die Teilnahme an nationalen Befreiungsfronten, sie nehmen an Klassenfronten teil, die in nationale Befreiungskämpfe involviert sein können oder auch nicht. Der Kampf muss ausgeweitet werden, um wirtschaftliche, politische und soziale Strukturen in befreiten Territorien aufzubauen, die auf föderalen und libertären Organisationen fußen. Alfredo Maria Bonanno. Während dies veröffentlicht wird, gibt es Nachrichten, dass der Islamische Staat, ISIS, fast gänzlich aus Kobane verdrängt wurde. Vizepräsident Salim Muslim, Teil der Führung der Demokratischen Union, BÜD, der syrischen Partei, die der Gruppe der Kommunen in Kurdistan, KCK, nahesteht, nannte diese Entwicklung die Befreiung Kobanes. Hoffentlich wird dieser Fortschritt in der Region dazu führen, dass Anarch-@Syndikalist-SternchenInnen und Sozialrevolutionäre aller Richtungen anfangen, objektiv über die Situation in Westkurdistan zu diskutieren, ohne den emotionalen Reflex auf eine belagerte Bevölkerung, die von einem humanitären Desaster bedroht ist. Anarch@Syndikalist-SternchenInnen sollten keine Illusionen über die Revolution in Rojava haben. Seit der Jahrtausendwende gab es Berichte von einer libertären kommunalen Wende im kurdischen nationalen Befreiungskampf, der von Murat Bookchin inspiriert wurde. Dieser Wandel wurde vom inhaftierten Gründer und ideologischen Führer der kurdischen Arbeiterpartei, PKK, Abdullah Öcalan vorangetrieben, der Bookchin in der Haft entdeckte. Die PKK, früher eine maoistisch-stalinistische Organisation, hatte sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem real existierenden Sozialismus, einem ethnischen Nationalismus, zugewandt. Ein Wandel, der von weiten Teilen der revolutionären Linken begrüßt wurde. Dennoch führt eine solche politische Transformation nicht automatisch zu einer Übernahme der Inhalte durch die Masse der Bevölkerung und schon gar nicht durch die Repräsentanten in führenden Parteien. Nach Beginn der syrischen Massenproteste und dem daraus entstandenen Bürgerkrieg entstand ein Machtvakuum, das dazu führte, dass Assad, der tyrannische Staatschef Syriens, Westkurdistan, genannt Rojava, den KurdInnen überließ. Zu Beginn attackierte die Freie Syrische Armee, FSA, eine sogenannte moderate Opposition, die an der westlichen Imperialismus gebunden ist, die kurdischen Streitkräfte, wurde aber bald zurückgeschlagen. In dieser offenen Situation entschieden sich die PÜD und ihre bewaffnete Miliz, die Volksbefreiungseinheiten, YPG, sowie die Frauenverteidigungseinheiten, YPJ, ihr Programm der demokratischen Autonomie und des demokratischen Konföderalismus weiter auszubauen. Wie vom kurdisch-anarchistischen Forum, KAF, einer Gruppe pazifistischer kurdischer AnarchistInnen im Exil, berichtet wurde, gab es zu Beginn des arabischen Frühlings in Syrien die Entwicklung zu einer direkten demokratischen Graswurzelbewegung, die von den Leuten Rojavas die Bewegung der demokratischen Gesellschaft, TFDM, genannt wurde. Es war diese Bewegung, die sich dafür einsetzte, dass ihre Pläne und Programme ohne weitere Verzögerung, bevor die Situation schlechter wird, umgesetzt werden. Dieses Programm war beträchtlich und ist es wert, den KAF-Bericht zu zitieren. Das Programm der TFDM war sehr inklusiv und befasste sich mit jedem einzelnen Detail der Gesellschaft. Viele Menschen von Rang und Namen und mit verschiedenen Hintergründen, darunter Kurden, Araber, Muslime, Christen, Assyrer und Jeziden, waren beteiligt. Die erste Aufgabe war der Aufbau einer Vielfalt von Gruppen, Komitees und Kommunen auf den Straßen, in der Nachbarschaft, auf den Dörfern, in den Provinzen und überall in den großen und kleinen Städten. Die Rolle dieser Gruppen war, an all den Angelegenheiten beteiligt zu sein, die die Gesellschaft betreffen. Gruppen sollten sich mit Themen beschäftigen wie Frauen, Wirtschaft, Umwelt, Bildung, Gesundheit und Fürsorge, Unterstützung und Solidarität, Zentren für Familien von Märtyrern, Handel und Betriebe, diplomatische Beziehungen mit dem Ausland und viele mehr. Es gibt sogar Gruppen, die Streitigkeiten zwischen verschiedenen Leuten oder Fraktionen schlichten, um den Beteiligten den Gang vor Gericht zu ersparen, sollten sie ihren Streit nicht selbst in den Griff bekommen. Diese Gruppen haben ihre eigenen Treffen normalerweise jeden Tag, um über die Probleme zu sprechen, denen die Menschen jeden Tag begegnen. Sie haben ihre eigenen Repräsentanten in der jeweiligen Hauptgruppe in den Städten und Dörfern, dem sogenannten Haus des Volkes. Sie glaubten, dass die Revolution an der Basis der Gesellschaft beginnen müsse und nicht an deren Spitze. Sie muss eine soziale, kulturelle sowie eine bildungs- und politische Revolution sein. Sie muss gegen den Staat, Herrschaft und Autorität sein. Es müssen die Menschen in den Gemeinden sein, die die letzte Verantwortung für Entscheidungsfindung haben. Dies sind die vier Prinzipien der Bewegung der demokratischen Gesellschaft, TFD. Zu anderen Zeiten und an anderen Orten wurden solche demokratischen Versammlungen und Komitees an der Basis der Gesellschaft und offen für das Volk als Arbeiterräte bekannt. Wenn diese Entwicklungen der Wahrheit entsprechen, war die TFD eine echte Errungenschaft. Solche Berichte enthielten auch Darstellungen über die Bildung einer verfassungsgebenden Versammlung wie die parlamentarische gesetzgebende demokratische Selbstregulierungsadministration. New Campus, ein von Bokchen inspiriertes Kollektiv, meldete: Während in vielen Gebieten die kurdische Bevölkerung bereits Jahrzehnte der Erfahrung mit der kurdischen Bewegung der Befreiung der Frauen und der sozialen Freiheit hat, gibt es hier auch einen abweichenden Kurs. Einige wollen sich lieber in klassischen Parteien als in Räten organisieren. Dieses Problem wurde in Rojava durch eine duale Struktur gelöst. Ein Parlament wurde geschaffen, zu dem so schnell wie möglich Freiwahlen unter internationaler Beobachtung stattfinden sollen. Dieses Parlament bildet eine parallele Struktur zu den Räten. Es formt eine Übergangsregierung, in der alle politischen und sozialen Gruppen repräsentiert sind, während das Rätesystem eine Art Parallelparlament bildet. Die Strukturierung und die Regelung dieser Zusammenarbeit werden im Moment diskutiert. Diese und andere Fragen zeigen die wahre Realität der politischen Situation in Rojava. Es ist unklar, ob die Errichtung eines solchen sozialdemokratischen Apparates unter Druck von bestimmten Elementen geschieht, oder ob sie Teil des kurdischen demokratischen Konföderalismus ist. Während AnarchistInnen auf der ganzen Welt diese Entwicklung als libertäres Licht in der Region sehen, sollte die Frage nach dem Staat und welche Form der Regierung errichtet wird, weiterhin genau betrachtet werden. Aus historischer Sicht ging das libertäre sozialistische Programm von Arbeiterräten und Komitees aus, sowie die der TFD. Und es gab erbitterte Kämpfe gegen den Aufbau des parlamentarisch-demokratischen Staatsprojekts mit freien Wahlen, die Partizipation atomisierten und die wahre Macht der Hand exekutiver Herrschaft über die Menschen überließ. Wenn es die eine große Hoffnung für einen libertären Anfang in der Region gibt, dann ist es die der Existenz der Frauenbewegung. Die kurdische Gesellschaft war, wie überall in der Welt, historisch tief patriarchal geprägt bis zum Punkt, dass Öcalan möglicherweise ein Vergewaltiger ist, was vor allem angesichts des Personenkults verstörend ist, obwohl sie immer noch an seine Lehren gebunden sind. Begannen die kurdischen Frauen aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, sich selbst autonom zu organisieren. Gruppen, wie die kurdische Freifrauenbewegung, KJB, und der Stand Freier Fraueneinheiten, YASHTA, rufen zu weltweiter Solidarität zwischen Frauenbewegungen auf, gegen den patriarchalen Nationalstaat. Dila Dirk, eine dem YASHTA nahestehende Aktivistin, beschreibt in ihrer Rede die Errichtung eines staatenlosen Staates. So sei die kurdische Frauenbewegung durch die Erfahrungen des Patriarchats in der kurdischen nationalen Befreiungsbewegung und der kurdischen Gesellschaft insgesamt zum Schluss gekommen, dass die Errichtung eines neuen Staates nicht länger Teil des kurdischen Befreiungsprojektes sein sollte, da der Nationalstaat eine von Natur aus patriarchale Institution sei. Während viele AnarchistInnen mit dieser Analyse übereinstimmen und zustimmend nicken, macht Dirk jedoch klar, dass diese Bewegung im Moment nicht die generelle Überwindung des Staates fordert, sondern demokratische Autonomie innerhalb des Staates organisiert. Als Anarch-et-Syndikalist-SternchenInnen ist es unsere Pflicht, aber kein Vorwurf, herauszustellen, dass der syrische Staat, wie der Rest der Nationalstaaten, die Rojava umschließen und in denen der Rest Kurdistans existiert, mit der Entwicklung des Projekts der regionalen demokratischen Autonomie nicht einfach verschwinden werden. Der Staat muss aktiv bekämpft und zerstört werden, von den Massen in jeder Nation. Es ist die historische Mission aller revolutionären internationalistischen libertären Kräfte. Zusammenfassend muss gesagt werden, dass die Entwicklung der sozialdemokratischen repräsentativen Demokratie, die patriarchale und ethnisch-nationalistische Vergangenheit der PKK, Bütführer Saleh Muslim wies auf die Notwendigkeit eines Kriegs hin, um die Araber zu vertreiben, die Kooperation und der Waffenstillstand der PYD mit der FSA und den Islamisten, der Wehrdienst seit Juli 7. und die verschiedenen Elemente, die die Unterstützung der US- und internationalen Gemeinschaft suchen, Gründe genug sind zögerlich damit zu sein, die TFDM zu sehr zu betonen. Die Höllenpunkte, wo sie existiert, sind der Widerstand und die Selbstaktivierung der Massen sowie die Frauenbewegung. Soziale Prozesse des Wandels sind kompliziert und oft von internen Konflikten und Dynamiken aufgewühlt. Wenn das politische Programm vorangetrieben wird, kann es dezentralisiert sein, aber eher mit starken Möglichkeiten für eine soziale Demokratie als antistaatlich und sozialrevolutionär. Zudem muss immer noch viel Recherche über industrielle und landwirtschaftliche Ökonomie und Organisation betrieben werden. Das sollte Anarch-et-Syndikalist-SternchenInnen nicht davon abhalten, die Selbstverteidigung der Massen und ihre Selbstorganisierung des Kampfes in Rojava gegen IS, Lokalstaaten und den westlichen Imperialismus zu unterstützen. Aber wir sollten vorsichtig sein, um nicht die offiziellen Repräsentanten der kurdischen Bewegung mit ihren traditionellen staatlichen Parteien, wie PKK und PYD anzufeuern. Lange lebe der Kampf der gequälten Massen und der freien Frauen. Mit den Unterdrückten gegen die Unterdrücker, immer. KB Oberwaldsöffnationalism. Bericht von der 8. Anarchistischen Balkanbuchmesse von Tino Topalov. Die Balkan Anarchist Bookfire, BAB, wurde 2003 von AnarchistInnen aus Ljubljana, Slowenien, initiiert und wandert seitdem durch die Städte des Balkans, in denen radikaler Widerstand gegen Staat, Kapital und Nation organisiert und artikuliert wird. Ziel der BAB war und ist es, die bereits bestehenden Kontakte zwischen AnarchistInnen und anarchistischen Kollektiven im Balkan zu festigen sowie einen offenen und transparenten Raum zu schaffen, in dem gemeinsame Perspektiven entwickelt und kollektive Kämpfe gestaltet werden können. Und tatsächlich ist die Buchmesse das sichtbarste und zentrale Ereignis eines anarchistischen Balkan-Internationalismus und der regionalen anarchistischen Vernetzung und Organisierung geworden. Hier werden Diskussionen geführt, Kontakte ausgetauscht, Pläne geschmiedet, es zirkulieren Merkantise, Bücher und Zines und es wird gemeinsam gefeiert. Die diesjährige BAB fand vom 5. bis 6. September im bosnischen Mostar statt. Die organisierende Gruppe Antifa Mostar hatte ihr bereits zum 5. Mal stattfindendes Antifa-Festival kurzerhand mit der BAB zusammengelegt. Dadurch fanden tagsüber allerhand inhaltliche Veranstaltungen statt und spielten abends überwiegend antifaschistische Punk-, Krust- und Hip-Hop-Bands aus ganz Post-Jugoslawien sowie Albanien. Thema der diesjährigen BAB waren Nationalismus und antinationale Kämpfe, Antikapitalismus und das Engagement gegen Krieg. Circa 100 Menschen aus fast allen Balkanländern sowie größere Gruppen aus Wien, Graz und Leipzig waren vor Ort, betreuten oder begutachteten die Stände mit Merkern diese Büchern und Zines und nahmen an Workshops und Konzerten teil. Was tun zwischen den Aufständen? Die soziale Revolte in Bosnien und Herzegowina vom vergangenen Februar war zweifelsohne das bestimmende Thema. In Bezug darauf gab es nicht nur eine Podiumsdiskussion zu weiteren Organisierungsstrategien der lokalen sozialen Bewegung, sondern auch einen Vortrag von Krimiting, Ex-Workers-Kollektive im Rahmen der diesjährigen Balkan-Tour von After the Crest, Fado Vido Bitwin Ufervils, nach dem Gipfel. Was tun zwischen den Aufständen? Die Vortragsreihe, die ein Mitglied von Krimiting gemeinsam mit einer Genossin des Infoladens aus Ljubljana durch verschiedenste Städte des Balkans führte, beschäftigt sich unter ständigem Praxisverweis mit anarchistischer Initiative und Intervention in aufständischen Situationen und sozialen Bewegungen. Die Idee zur Balkantour entstand in Gesprächen zwischen Krimiting-Mitgliedern und GenossInnen in Slowenien und trägt den Aufständen und Bewegungen Rechnung, die in den letzten Jahren, teils unter maßgeblicher Beteiligung der lokalen AnarchistInnen, die Metropolen des Balkans erschütterten. Ziel waren sowohl das weitere Kennenlernen innerhalb des Balkans wie auch die Vernetzung unter AnarchistInnen aus dem Balkan und aus Nordamerika, der Transfer von Wissen und Erfahrungen sowie das Gestalten des kollektiven widerständigen Gedächtnisses der transnationalen anarchistischen Bewegung. Des Weiteren berichtete ein Genosse aus Kroatien über seine Erfahrungen im anarchistischen Solidaritäts- und Antikriegsinitiativen während der Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren, ein anderer setzte sich nationalismuskritisch mit der nationalrevolutionären Bewegung Mlada Bosnija Junges Bosnien und ihrem bekanntesten Vertreter Gavrilo Princip, dem Attentäter von 1914, auseinander. Es gab einen Vortrag zu nationalistischen Tendenzen in der Bewegung zur Erhaltung Rajamontans und das Kollektiv des selbstverwalteten und autonomen Kokolepo Kindergartens im Inexquad in Belgrad stellte sich vor. Fünfmal die Woche wird dort eine Gruppe von Roma-Kindern aus der benachbarten Siedlung unter Anwendung anti-autoritärer Bildungskonzepte betreut. Das Gesamtplenum gegen Ende des diesjährigen BAP diskutierte die unheilvolle Kombination nationalistischer Ideen und anarchistischer Rhetorik bzw. die Aneignung der anarchistischen Tradition durch neofaschistische Splittergrüppchen, wie sie sich während der Revolte in Bosnien in Form der Slobodari-Gruppe aus Sarajevo zeigte. Dabei wurde sich auf eine gemeinsame Stellungnahme geeinigt, in der jede Form von Nationalismus grundsätzlich abgelehnt wird. Der Text kann auf dem Blog zum BAP 2014 nachgelesen werden. Von Politourismus zu aktiver Vernetzung für deutsche radikale Linke und AnarchistInnen, die gerne bei allen möglichen Veranstaltungen im östlichen Europa und im Balkan auftauchen und teilnehmen, sollte sich längerfristig die Frage stellen, ob und wie es möglich ist, diese politouristischen Reisen zu einer nachhaltigen Praxis auszubauen. Dasselbe Problem scheint letzten Endes zur Gründung des anti-europäischen Netzwerks Beyond Europe geführt zu haben. So heißt es in deren Grundsatzpapier. Glücklicherweise haben viele Gruppen und Personen die Notwendigkeit eines Weiterkommens erkannt, vom reinen Besuchen und Konsumieren der Hotspots, radikalen Protests und vom radikalen Journalismus hin zu einer fortgeschrittenen Ebene der Aktivität und Solidarität, dem Aufbau beständiger Verbindungen mit GenossInnen an diesen Orten, als ein gelungenes Beispiel. Wenn auch nicht aus explizit anti-autoritärer Richtung, für eine stabile Kooperation zwischen Gruppen aus Deutschland und dem Balkan kann das antifaschistische Solidarność-Kollektiv gelten. Es pflegt nicht nur beständig Austausche und Diskussionen, sondern organisiert auch Informationsveranstaltungen in der BRD und versucht sich als bzw. gemeinsam mit dem linken Flügel der jugoslawischen Diaspora in einer lokalen Praxis in Berlin. Über den Austragungsort der nächsten Balkan-Anarchist-Bookfire wird noch heiß diskutiert. Sicherlich würde es nicht schaden, die folgenden Buchmessen weiter zu verfolgen. Schließlich könnten sich auch in der BRD und Österreich aktive Gruppen einiges von den Kollektiven und Projekten im Balkan abgucken und ein kontinuierlicher Austausch würde nicht nur helfen, die vergangenen und kommenden Aufstände in der südöstlichen Peripherie der EU besser zu verstehen, sondern auch gemeinsame Kämpfe anzugehen. Für die Anarchistische Föderation der Karibik von Quisqueya Libertaria, Dominikanische Republik, unter la Libertario Alfredo López, Kuba, Übersetzung, BS. Vorwort der Redaktion, der im Text erwähnte, geplante Kongress ist mittlerweile für das Wochenende am 21-22. März 2015 in Santiago de los Caballeros, Dominikanische Republik, angesetzt. Die Redaktion wird das Thema weiter verfolgen. Weitere Informationen zum aktuellen Anarchismus auf Kuba findet ihr in früheren Gaidao-Ausgaben. Die Karibik war einer der auserwählten Schauplätze, in denen sich die sogenannte moderne, diese explosive Mischung aus Kapitalismus und Staatlichkeit, der Welt ihre am wenigsten vorzeigbaren Seiten zeigte. Die andauernde Barbarei, aufgeteilt auf spanische, englische, französische, niederländische und andere imperialistische Akteure, bereitete den Raum für eine Jahrhunderte dauernde Wende zu einer Welt aus isolierten InselbewohnerInnen, die gehorsam gegenüber den Signalen aus den alten und den neuen kolonialen Metropolen sind und oftmals so weit kastriert wurden, dass ihnen die Fähigkeit fehlt, ohne bevormundende VermittlerInnen miteinander zu sprechen. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte der Karibik die Leidenschaft zur Entkolonialisierung und der souveränen Staaten, die unterm Strich eine weitere Stufe der Isolierung bewirkte, welche scheinbar in den letzten Jahren abgeschwächt wurde durch Vereinigungen und Allianzen zwischen diversen karibischen Staaten. Nichtsdestotrotz ist das, was sie uns als Einheit der Völker anbieten, eine Union der aktuell Regierenden. Bis auf seltene und wunderbare Gelegenheiten ist dies keine, und war es auch nie, Allianz von konkreter Brüderlichkeit, von Personen, die geeint sind in einem mühsamen Ideal von befreiendem Anti-Autoritarismus. Der zweite. Wir, die GenossInnen von Quisqueya Libertaria aus der Dominikanischen Region und die vom Taller Libertario Alfredo López in Havanna, haben uns entschieden, unsere Anstrengungen zu vereinen, um eine anarchistische Föderation der Karibik auszurufen, in der wir uns organisieren, um hier und jetzt unsere Vorschläge zu vereinen, für eine Gesellschaft, die auf den von uns gewünschten Prinzipien von Selbstverwaltung, freiwilliger Assoziation und gegenseitiger Hilfe basiert, und ohne alle sozialen Beziehungen, die auf Hierarchien, Autorität und Diskriminierung wie Staatlichkeit, Kapitalismus, Klassismus, Sexismus, Rassismus, Kolonialismus, Urbanismus, Industrialismus oder Akademikertum und einer Unmenge an mehr oder weniger institutionalisierten Erscheinungsformen von Macht auskommt. Dieser Verflechtung aus Herrschaftsformen wollen wir unsere Antwort aus gegenseitiger Hilfe, Selbstverwaltung und Solidarität mit einem klaren anti-autoritären und libertären Geist entgegenstellen. Dieses föderative Projekt wird nicht von vornherein eine bestimmte Form des Anarchismus befördern, denn wir sehen den Anarchismus in keiner seiner Strömungen als ein Dogma an, sondern als eine Bewegung der Annäherung, des freien und eifrigen Lernens hin zu der Welt, die wir wollen, ohne Unterdrückung, ohne Ausbeutung, ohne heilige Autoritäten oder paralysierende Befehle. In diesem Sinne wird sich die Föderation für Solidarität und Selbstbestimmung einsetzen und Projekte aufbauen, in denen Personen und Kollektive kooperieren, die sich selbst kohärent als AnarchistInnen definieren, ferner auch mit denjenigen, die ohne ihren anarchistischen Lebensumstand an die große Glocke zu hängen, in jedwedem Umfeld in diesem brüderlichen und befreienden Geiste täglich leben und so handeln, dass es weder HirtInnen noch Herden weder Dirigent, innen noch Dirigierte gibt. Der dritte, die Grenzen der Karibik zu definieren, war von jeher ein mühseliges Definitionsproblem für etliche Sozialwissenschaften. Allerdings stellt dies für uns kein Problem dar, sondern eine Chance. Die Karibik besteht nicht nur aus ihren Inseln oder den angrenzenden Festlandgebieten, die Karibik existiert dort, wo diejenigen sind, denen Widersprüche und Ungleichheiten Schmerzen und Leiden bereiten. Aber sie ist auch dort, wo die FreundInnen und GenossInnen sind, die ihre Ideen, ihre Gefühle und ihre Kämpfe teilen. Deshalb verpflichten wir, die wir die Anarchistische Föderation der Karibik aufleben lassen, uns dazu, die Einbindung der GenossInnen aus Zentralamerika zu suchen, von wo im Jahr 2010 der erste föderative Impuls in Zentralamerika und der Karibik erwuchs. Durch die GenossInnen des Kollektiva La Espiral und ihrer Zeitschrift La Libertad in San Jose in Costa Rica. Von ihnen müssen wir uns den Hinweis zu Herzen nehmen, dass es für einen föderalen, regionalen Prozess wichtig ist, zuerst die lokalen Prozesse der Ausbildung einer libertären Praxis und Mentalität zu stärken. Wobei sie selbst darauf hinweisen, dass eine regionale Föderation ein Mittel sein kann, das unsere Identität dynamisiert und stärkt, während wir mit den Füßen stets fest in der Realität verankert sind. Welchen Sinn hat der Anarchismus in unserer Region? Was sind die Möglichkeiten? Was sind Grenzen und Schwierigkeiten? Das sind einige der Fragen, die uns unsere zentralamerikanischen GenossInnen vor 4 Jahren hinterlassen haben, und die in den lokalen Versammlungen miteinander besprochen werden könnten, als Ausgangspunkt für den erneuten Versuch einer regionalen Organisierung. Das, wovon wir träumen, ist nicht begleitet vom Glanz objektiver Bedingungen, aber im Gegensatz zu anderen glauben wir nicht daran, dass die Verhandlung von verzerrten Fragmenten unserer Ideale oder das Ruhenlassen unserer Ideale für eine unbestimmte Zeit im Winterschlaf für bessere Momente uns weiterbrächte als das, was wir bereits kennen. Mit großer Wahrscheinlichkeit müssen wir uns Anstrengungen aller Art stellen, die sich in gegenseitiger Zuneigung und Vertrauen verwandeln. Schlussendlich werden dies die stärksten Faktoren der Allianz, aus denen Verlässlichkeit für unser föderatives Bestreben erwachsen kann. Wir schlagen die Durchführung eines ersten konstituierenden Treffens der Anarchistischen Föderation der Karibik und Zentralamerikas, FAC, provisorischer Name, von Individuen und Delegierten, von anarchistischen Kollektiven im März 2015 in der Dominikanischen Region vor. Möge es der Startpunkt sein, um sich zu begegnen und die Aktionen, Ideen und den Input zu koordinieren, die sich aus den thematischen Dreh- und Angelpunkten der lokalen Kollektive ergeben. Der Anarchismus im Iran. Interview mit einer iranischen Anarchistin. Von Furiada Radio. Übersetzung: Anarchistisches Radio Berlin. Vorwort der Redaktion: Das folgende Interview wurde von den Leuten der anarchistischen Radiosendung Furiada Radio aus Bilbao im Baskenland geführt. Das anarchistische Radio Berlin transkribierte und übersetzte das Interview und stellte es uns zur Verfügung. Nikki Danish ist eine iranische Anarchistin, die in Australien im Exil lebt. Furiada Radio: Hallo Nikki, wie geht es dir? Nikki: Vielen Dank und danke dafür, dass ihr dieses Interview macht. Danke, dass du hier mit uns bei Furiada Radio bist. Du bist also Anarchistin, eine iranische Anarchistin, und wir würden zuerst gerne wissen, wie es mit der anarchistischen Bewegung im Iran aussieht und auch mit den iranischen Menschen, die im Ausland leben. Kannst du bitte etwas darüber erzählen? Die anarchistische Bewegung im Iran ist im Vergleich zu anderen Bewegungen wohl ein wenig jünger, aber was ich sagen kann ist, dass sie bereits vor der Revolution existiert hat. Aber gleich nach der Islamischen Revolution, als sie diese Situation im Iran hergestellt haben, begann auch schon der Aufstand. Und dabei gab es eine Menge anarchistischer StudentInnen, SchülerInnen und auch ArbeiterInnen, die ihre Rechte gefordert haben. Und natürlich ist das islamische Regime ein sehr brutales Regime, das die Menschen nicht so einfach für ihre Rechte kämpfen lässt. Du hast gesagt, dass die AnarchistInnen besonders unter den StudentInnen der Universität zu finden sind, richtig? Ja. Und gibt es auch in den Gewerkschaften diese Ideen? Ich meine, haben auch einige der ArbeiterInnen diese libertären Ideen, anarchistischer oder so etwas? Ja, es gibt diese auch in der Arbeiterschaft. Denn die ArbeiterInnen leiden besonders unter dem islamischen Regime, weil sie nicht einmal ihr Gehalt regelmäßig bekommen. Vielleicht alle 6 Monate oder ein Jahr später. Und als Resultat davon haben die Menschen angefangen, sich selbst zu organisieren. Das ist wie ein selbstgewachsener Anarchismus zwischen den verschiedenen Schichten der Gesellschaft, wo eben SchülerInnen, StudentInnen und sogar ArbeiterInnen dabei sind. Es ist wie ein selbstentwickelter Anarchismus. Wie ist denn die Antwort der Regierung auf die Menschen, die demonstrieren? Was macht die Regierung mit diesen Leuten? Der größte Aufstand nach der islamischen Revolution fand tatsächlich vor 5 Jahren statt. Das war noch vor ägyptischen Aufstand, der ägyptischen Revolution. Die ägyptische Revolution fand 2 Jahre danach statt oder 2 bis 3 Jahre danach. Davor waren also bereits Millionen von IranerInnen auf die Straße gegangen, um ihrer Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen. Und darunter gab es eine Menge AnarchistInnen. Und deswegen wurde dies schnell zu einer Massenbewegung im Iran zu jener Zeit. Auch weil das islamische Regime sehr geschockt war, sie nicht glauben konnten, dass so viele Menschen auf die Straßen gegangen sind. Deswegen haben sie dann eine gigantische Repression gefahren, die sehr brutal war. Sie haben Menschen festgenommen, sie gefoltert und die ganze wunderbare junge Generation ins Gefängnis gebracht. Sie haben sogar unsere jungen Menschen vergewaltigt, unsere junge Generation, mit einer zerbrochenen Flasche, und am nächsten Tag haben sie die Körper ihren Müttern und Vätern wiedergegeben. In den darauffolgenden Monaten machte sich Angst breit in der Gesellschaft. Aber dann fingen die Menschen wieder an, auf die Straße zu gehen. Wieder und immer wieder. Hier in den westlichen Ländern mangelt es uns an Informationen über Länder wie den Iran. Lässt sich also sagen, dass es eine bedeutende Bewegung gegen die Regierung dort gibt? Aktuell, meine ich. Die Situation im Iran ist, dass das Fass jeden Moment explodieren kann. Die Situation ist so unberechenbar, weil die Menschen derart unzufrieden sind. Und die ganze Propaganda, die du im Fernsehen siehst, wo Menschen den islamischen Staat unterstützen, sie oder beziehungsweise die Mehrheit dieser Leute sind unschuldige afghanische Flüchtlinge, welche vom Staat gezwungen werden, ihre Solidarität mit dem Regime zu zeigen, weil sie sonst des Landes verwiesen würden. Da wir viele Millionen afghanische Flüchtlinge im Iran haben, setzt der Staat diese unschuldigen Leute gerade bei Wahlen ein oder wenn sie großen Fernsehsendern zeigen wollen, wie viel Unterstützung sie haben. Sie benutzen diese Menschen normalerweise, um der ganzen Welt ein falsches Bild zu geben. Aber in der Realität kann ich dir einfach sagen, dass 80% der IranerInnen total unglücklich mit diesem brutalen Regime sind. Ja, ja, uns fehlen auf jeden Fall Informationen über dein Land. Daher ist jedes Wort, was du sagst, sehr wichtig für uns. Ich verstehe, dass ein Problem für viele westliche Länder ist. Sie können wegen der Propaganda keine richtigen Informationen aus dem Iran bekommen. Ich verstehe das Thema der Propaganda. Es gibt 2 Arten von Propaganda: Propaganda von der iranischen Regierung, aber auch die Propaganda von den westlichen Ländern, die eine andere ist. Genau. Ich mag sehr diese, was ist der Name von dieser iranischen Schriftstellerin, die sagte, ich weiß nicht mehr die genauen Worte, aber sie sagte etwa, es ist einfacher zwischen mir und dir zu kommunizieren, als zwischen dir und deiner Regierung und mir und meiner Regierung. Mayane Satrapi. Ja, genau. Ja, Mariana Satrapi ist eine großartige Filmemacherin. Sie verbrachte viel Zeit ihres Lebens in Frankreich. Sie machte auch den schönen Film Persepolis über die iranische Revolution. Aber sie ist nur eine der vielen iranischen Frauen, die auf diesem Gebiet aktiv sind. Wir haben eine Menge iranische Frauen, die Filme drehen, Gedichte schreiben oder als Schauspielerinnen aktiv sind. Und dann haben wir noch über 4 Millionen oder 5 Millionen IranerInnen, die im Exil leben. Das ist die größte Anzahl von IranerInnen, die das Land jemals verlassen mussten. Ja, ja, das ist eine ganze Menge. 4 oder 5 Millionen Menschen außerhalb vom Iran, das sind eine ganze Menge, ja. Eine andere Frage, die wir haben, ist über die Situation von Frauen und besonders die kreativen Frauen, wie diese Filmemacherinnen, Künstlerinnen im Iran. Wie ist ihre Situation von Frauen generell und besonders dieser Frauen? Ja, ich sollte dir sagen, dass nach der islamischen Revolution die Situation von Frauen und Mädchen, selbst unter den anderen Teilen der Gesellschaft, die schlimmste war, weil das islamische Regime mehr als alles andere Mädchen und Frauen anvisiert hat, denn wie du weißt stellen wir die Hälfte der Bevölkerung, und aus diesem Grund wollten sie uns unterdrücken und zum Schweigen bringen. Sie zwangen uns zu Hause zu bleiben und nur einfach dem Regime zu gehorchen. Aber iranische Frauen haben dies niemals gemacht, sie haben dem islamischen Regime nie gehorcht. Sie waren immer aktiv in der Gesellschaft. Und ich sollte auch dazu sagen, dass wir sogar mehr Studentinnen als Studenten haben. Das ist der Grund, warum das islamische Regime nie Erfolg damit hatte. Und das ist der Grund, warum wir Frauen weiterhin sehr aktiv in vielen Dingen sind. In den Bereichen der Literatur, der Poesie, als Künstlerinnen oder in anderen Bereichen. So, Niki, zum Schluss möchte ich dich noch Folgendes fragen. Was ist dein Eindruck von den westlichen anarchistischen, libertären Bewegungen und wie diese über AnarchistInnen im Iran oder andere islamische Länder denken? Ja, vielen Dank für diese Frage, das ist in der Tat eine sehr interessante Frage, weil wir AnarchistInnen aus dem Nahen Osten und aus der arabischen Welt sehr darunter leiden, dass wir von den westlichen AnarchistInnen im Stich gelassen werden. Weil wenn es beispielsweise um das Thema Palästina geht, dann siehst du, dass alle AnarchistInnen sie plötzlich unterstützen und wir unterstützen sie ja auch, wir lieben die PalästinenserInnen, wir sind immer für ein freies Palästina. Das Ding ist aber, dass es im Nahen Osten so viele andere Länder gibt, wo auch Menschen leiden, und dazu gehört auch insbesondere der Iran. Wir leiden schon seit 3 Jahrzehnten unter der islamischen Regierung, unter Unterdrückung, Morden und Folter, Festnahmen und der Ermordung von AktivistInnen und AnarchistInnen und allen irgendwie radikalen Linken. Und wir hoffen, dass dieses Interview dazu beiträgt, dass westliche AnarchistInnen damit anfangen, uns zu unterstützen. Wir werden es versuchen. Ich hoffe es jedenfalls. Ich weiß nicht, ob wir so viele ZuhörerInnen haben. Aber zumindest ist es ein kleiner Schritt, richtig? Ich danke dir sehr, vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank, dass du hier warst auf Uriada Radio, Niki, und wir hoffen, dich hier noch einmal begrüßen zu können. Okay, danke sehr und ich wünsche uns, dass wir einig sind und gewinnen. Bewegung Pinwand, Nachrichten in aller Kürze Berlin. Am 12.10 fand auf dem Rieckhardtplatz in Neukölln der zweite libertäre Umsonstflohmarkt statt. Aufgrund der kurzfristigen Ansetzung nicht ganz so gut besucht wie beim ersten Mal, fanden dennoch verschiedene Leute ihren Weg dahin, von denen sich viele darüber wunderten, dass tatsächlich kein Geld gewollt wurde für die nützlichen Dinge. Karlsruhe. Am 28. September fand in Karlsruhe auf dem Friedrichsplatz in der Innenstadt ein von der libertären Gruppe Karlsruhe organisierter Umsonstflohmarkt bei strahlendem Sonnenschein statt. Es waren den ganzen Nachmittag über viele Leute anwesend, die Sachen gebracht und mitgenommen haben. Außerdem gab es Infotische und Redebeiträge wurden verlesen. Die von der Räumung bedrohte Wagenburg Karlsruhe bot Kaffee und Kuchen gegen Spende an. Am Abend kochte die VK Karlsruhe veganes Essen und danach wurde als Opernkino der Film Strike Bike, eine Belegschaft wird rebellisch, sowie der Film Der Aufstand der Würde, die zapatistische Bewegung in Chiapas, Mexiko, gezeigt. Viele BesucherInnen äußerten sich sehr positiv und wollen beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Remagen, am 22. November wollen zum mittlerweile sechsten Mal in Folge Neonazis aus ganz Deutschland in Remagen, Rheinland-Pfalz, aufmarschieren. Das antifaschistische Bündnis NS-Verherrlichung stoppen ruft zu einer überregionalen antifaschistischen Demonstration auf. Treffpunkt ist um 10 Uhr am dortigen Bahnhof. Hintergrundinformationen, Termine für Infoveranstaltungen in verschiedenen Städten und alle Neuigkeiten könnt ihr nachlesen auf Remagen-Blogsporte Wuppertal. Am 18. Oktober demonstrierten ca. 700 Menschen in der Elberfelder Innen- und Nordstadt für den Verbleib des autonomen Zentrums an der Gatte. Kurz vor 19 Uhr zog der Demonstrationszug los, vom Kerstenplatz, zum Luisenviertel, über den Ölberg, auf die Gatte bis vor das AZ, wo es noch eine kleine Begrüßung mit Feuerwehr gab. Neben dem Kampf des AZ für den Verbleib an der Gatte, ging es in den Redebeiträgen inhaltlich unter anderem auch um die Situation in Rojava, die Nazi-Problematik in Wuppertal und um die zwei Besetzungen für ein soziales Zentrum und für ein Refugee-Welcome-Center in der Wuppertaler Nordstadt. Die VeranstalterInnen werden den Tag ganz klar als Erfolg und bedanken sich ausdrücklich bei den vielen Menschen, die trotz des wichtigen Streiks der LokführerInnen und der mehr als katastrophalen Verkehrspolitik der Stadt Wuppertal den Weg zur Demonstration gefunden haben. Wuppertal, einige AktivistInnen waren bereits mittags in Oberbarmen unterwegs, um eine Kundgebung der neonazistischen Kleinstpartei, die Rechte, zu stören. Um die 50 Nazis sammelten sich dort am Berliner Platz, um für ein nationales Jugendzentrum zu demonstrieren, offensichtlich eine billige Provokation bezüglich der Demonstration des AZ in Elberfeld. Viele Menschen konnte das Nazi-Pack jedoch nicht erreichen, da sie trotz Anlage nicht an die Lautstärke der 400 AntifaschistInnen herankamen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und hatte den Platz weiträumig mit Hamburger Gittern abgesperrt. Düsseldorf. Die anarcho-syndikalistische V Düsseldorf hat seit dem 1. November 2014 ein eigenes Büro, Ladenlokal in der Vollmerswerther Straße 6, 40221 Düsseldorf. Neben öffentlichen Bürozeiten wird es Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge, Seminare und Workshops geben. Mehr Infos auf vdüsseldorf.org. Dortmund. Auf Initiative der anarchistischen Gruppe Dortmund wurde am 19. Oktober ein anarchistisches Organisierungstreffen abgehalten, zu dem an die 50 Menschen, größtenteils aus Dortmund, kamen und sich aktiv beteiligten. Aus dem Treffen entstanden insgesamt 8 neue Gruppen und thematische Arbeitsgruppen. Die nächste anarchistische Vollversammlung strebt den Aufbau eines anarchistischen Netzwerks Dortmund an. Analyse-Diskussion. Eine Antwort auf den Artikel „Gegen den Isolationismus der Gruppen gegen Kapital und Nation“ von Gruppen gegen Kapital und Nation. Anmerkung der Redaktion: Nach dem in der September-Ausgabe der Gardau, Nummer 45, der Artikel zur Psychologisierung von Nationalismus von den Gruppen gegen Kapital und Nation veröffentlicht wurde, erschien in der Oktober-Ausgabe Gardau Nummer 46 unter dem Titel „Gegen den Isolationismus der Gruppen gegen Kapital und Nation“ eine Erwiderung. Im folgenden Artikel gehen die Gruppen gegen Kapital und Nation auf diese Erwiderung ein. Werter Alt-Anarchist, im folgenden wollen wir auf deinen Leserbrief zum Artikel zur Psychologisierung von Nationalismus eingehen. Du bezweifelst die in dem Artikel behauptete Gemeinsamkeit von Patriotismus und Nationalismus. Im Artikel steht, dass Nationalismus der gesteigerte oder radikalisierte Patriotismus sei. Dagegen meinst du, da gibt es qualitative Unterschiede. NationalistInnen identifizieren sich komplett mit der Nation als Ersatz für ein eigenes Selbstbewusstsein, PatriotInnen identifizieren sich mit dem Guten der Nation und sind zugleich GegnerInnen derselben, zum Beispiel wo Fremdenhass sein hässliches Gesicht zeigt. Zu diesen Punkten ausführlich siehe unten. Zuerst wollen wir auf ein Argument eingehen, mit dem du deine Position untermauerst, und das bereits im Titel anklingt, indem du ankündigst, gegen den Isolationismus der Gruppen gegen Kapital und Nation zu schreiben. Zitat aus deinem Brief: Wir sollen also ernsthaft patriotische Menschen, die Goethe, Schiller und Matthias Claudius schätzen, den Nationalsozialismus aber ablehnen und besorgt sind über eine Entwicklung ihrer Nation zu einem neuerlichen Faschismus oder Nationalsozialismus, gegen die Nazis mobilisieren, indem wir ihren Patriotismus mit dem Nationalismus der Nazis gleichsetzen. Wie soll ein breites gesellschaftliches Bündnis im Sinne des Antifaschismus von AnarchistInnen über die Linke, SPD bis zur Jungen Union möglich werden, wenn wir unseren Verbündeten unterstellen, als Patrioten nur verlogene Nazis zu sein, die es lediglich aus vielerlei Gründen nicht wagen, ihren Hass auf Ausländer und Inländer anderer Nation und Herkunft auszuleben? Diese Analyse lässt keine Bündnismöglichkeit offen und führt zur völligen gesellschaftlichen Isolation des Anarchismus. Daraus wird deutlich, dass uns ein zentraler Punkt trennt. Du hast das Ziel von breiten antifaschistischen Bündnissen von AnarchistInnen bis zur Jungen Union, also der Jugendorganisation der Partei CDU, als antifaschistisches Mittel. Siehst du die Zusammenarbeit mit linken Organisationen und bürgerlichen Parteien bis zum konservativen Spektrum? Das Seltsame ist, dass du uns dieses Anliegen als Argument gegen unsere Analyse präsentierst, wenn unsere Analyse, so zusammenfassen die in den zwei Absätzen wiedergegeben ist, des Nationalismus zutrifft, dann wird es nichts mit breiten Bündnissen und folglich deines Erachtens auch nichts mit dem Antifaschismus, wie du ihn dir vorstellst. Unter anderem deswegen sei unsere Analyse falsch oder zumindest unbrauchbar. Damit setzt du ein praktisches politisches Interesse voraus, von dem aus du unseren Artikel begutachtest. Zum ersten geht dieses Argument der hinfälligen Bündnisse ins Leere, da wir dein Interesse aus bestimmten Gründen nicht teilen, wie im Folgenden noch klar werden soll. Zum zweiten ist für die Auseinandersetzung zwischen uns zentral, dass wir uns mit diesen unterschiedlichen Voraussetzungen gar nicht einig werden können. Solange dir wichtig ist, dich mit deinen politischen Ansichten nicht zu isolieren, du also anschlussfähig bleiben willst, muss auch der Patriotismus, an den du anknüpfen willst, noch irgendwas Gutes haben. Für dich stünde immer schon die Trennung von Nationalismus und Patriotismus fest, da du mit Leuten aus dem Parteienspektrum gerade in ihrem Patriotismus gemeinsame Sache gegen NationalistInnen machen willst, auch wenn dich dann andere Überzeugungen von den PatriotInnen trennen mögen. Unser Ziel ist nicht, ernsthaft patriotische Menschen, die Goethe, Schiller und Matthias Claudius schätzen, den Nationalsozialismus aber ablehnen gegen Nazis zu mobilisieren. Unser Ziel ist, Leute davon zu überzeugen, dass Nation bedeutet, dass Menschen staatlicher Herrschaft untergeordnet sind, dass diese die Leute in knallharte Konkurrenz bringen, sowohl die Leute in den Ländern untereinander als auch letztere untereinander, und dass es dabei um die Nation als Standort zur möglichst profitablen Kapitalverwertung geht, was ziemlich schlecht für die Leute ist. Sich positiv zur Nation zu stellen und dieses unvernünftige Zwangskollektiv zu seiner Sache zu erklären, ist also ganz prinzipiell eine Idiotie. Insofern kritisieren wir jeden Patriotismus. Diese und andere Ansichten haben wir nicht danach ausgewählt, ob sie uns bündnisfähig machen oder nicht. Wir halten sie ganz unbescheiden für zutreffende Bestimmungen der Verhältnisse. Aus ihnen ergibt sich für uns die praktische politische Aktivität, zum Beispiel das Eingehen oder Nicht-Eingehen von Bündnissen. Das Umgekehrte, die praktische politische Aktivität als Gesetz zu nehmen und davon gesellschaftliche Analysen abhängig zu machen, ist verkehrt. Wenn vorher schon feststeht, was man doch irgendwie für gut befinden muss im demokratisch regierten Kapitalismus, damit man sich nicht isoliert, wird Theorie zum taktischen Mittel. Das ist für linke Politik deswegen schlecht, weil man nur mit einem richtigen Verständnis von dem, womit man es zu tun hat, effektiv Veränderungen bewirken kann. Die Behauptung in unserem Text ist, dass, was NationalistInnen vertreten und FaschistInnen zum rücksichtslosen politischen Programm machen, geht aus der patriotischen Einstellung hervor. Du behauptest dagegen, dass Patriotismus mit demokratischen Werten wie Toleranz und Pluralismus praktisch andere Resultate zeitigt, also doch auch eine gute Sache wäre. Soweit stimmt es, tatsächlich gibt es die Bejahung der Nation auch ohne rassistische Übergriffe. Tausende von Fußballfans schauen sich WM-Spiele an, feiern sich dabei selbstbewusst als Volk und bejahen so die Verhältnisse, die sie am nächsten Tag vor das Problem stellen, wieder fit bei der kaputtmachenden Arbeit zu sein, all das ohne gewalttätig zu werden gegen AusländerInnen. Wenn ausländische SpielerInnen in der deutschen Nationalmannschaft ordentliche Leistung bringen, werden sie dort sogar als ordentlich leistungsbringende AusländerInnen gewürdigt. Nur heißt das nicht, dass die Überzeugungen, mit denen Rechte auf die Schädlinge der Nation losgehen, vom Ausgangspunkt nicht auch die Liebe zur Nation haben, die Patriotismus ausmacht. Das wird auch daran erkenntlich, dass man jemanden die Liebe zur Nation vorhalten kann, um sie, ihn zum Einsatz gegen Schädlinge der Nation zu bewegen. Die BefürworterInnen ihrer Nation nehmen Nationalität als quasi natürliche Eigenschaft der Menschen. Der Staat, der den wirklichen Zusammenhang zwischen den Angehörigen einer Nation durch die Unterordnung unter seine Gewalt erst schafft, sei die politische Realisierung des Volkes. Entsprechend werden Volk und Staat als Einheit gesehen. Das Wir, das Mensch in öffentlichen wie privaten Stellungnahmen zu allen möglichen gesellschaftlichen Vorgängen vernimmt, ist genau das, die Idee der selbstverständlichen und bejahenswerten Einheit von Volk und Herrschaft. Anders als durch die Ideologie der vorstaatlichen Nationalität kann man auch kaum darauf kommen, das Kollektiv, zu dem zufällig irgendwo geborene Menschen per Herrschaftsakt zugeordnet werden, für eine ausgezeichnete Schicksalsgemeinschaft zu halten. Dieses Wir ist dabei Ausgangspunkt, dass sich in den jeweiligen Ideologien die Rechtfertigungen zum Beispiel über Abstammung, Kultur oder Sprache sucht. Rasse hat dahingehend zumeist ausgedient. Du schreibst, dass wir erstmal hätten untersuchen müssen, ob sich das nationale Verständnis der Bundesrepublik, der Schweiz, Österreich oder der in diesem Raum lebenden nationalen Minderheiten sowie nationalen Volksgruppen ohne Staat an einer Definition der Nation über die Abstammung orientiert oder nicht. Andernfalls sei das mit der Vaterlandsliebe nicht so schlimm und diese wahrscheinlich nicht so rassistisch. Damit verkennst du den Stellenwert des nationalen Verständnisses, also dem, was sich Leute heranziehen, um ihre Nation als naturgegeben und lobenswert hinzustellen. Es ist nicht so, dass erst eine Prüfung stattfindet, was die Menschen im Volk denn eigentlich eint, oder von deren Ergebnis gar die Zustimmung zur Nation abhängig gemacht würde. Deutsch oder was auch immer sein und dass das eine tolle Sache ist, steht fest und sucht sich Rechtfertigungen. Die Ideologien von gemeinsamer Kultur und so weiter lassen sich entsprechend zumeist leicht als verkehrt nachweisen, das interessiert jedoch kaum eine Nationalistin. Auch die rassistische Sortierung wird nicht abhängig gemacht von der ideologischen Rechtfertigung. Diese sind stattdessen herangezogene Begründungen für ein Sortierungsprogramm, das sich aus anderen Kalkulationen ergibt. Das heißt nicht, dass man es sich sparen kann, nationalistische und rassistische Ideologien zu widerlegen. Nur ist es ein Fehler zu meinen, dass sich Nationalismus und Rassismus aus dem diesen ergeben oder grundlegend von ihnen abhängig wären. Das Umgekehrte ist der Fall. Die nationale Gemeinschaft ist der nationalistischen Ideologie zufolge eine große Arbeitsteilung. Zu dieser müsse jede ihren Teil beitragen, was bedeutet, Opfer zu bringen. Darin ist die nationale Moral angelegt, jede und jeden danach zu beurteilen, inwieweit er, sie ein Teil zum großen Ganzen beiträgt. Ein Großteil der Skandalmeldungen in den Medien drehen sich daher um das Vergehen an dem nationalen Wohl, wenn Leute, gar noch unter Ausnutzung anderer fleißiger und ehrlicher BürgerInnen, nur an das eigene Wohl und nicht an das große Ganze gedacht haben. passend zur Ideologie der naturgegebenen Nation und der Realisierung des Volkes durch den Staat steht eine Sache erstmal fest: AusländerInnen gehören woanders hin, das heißt stehen tendenziell immer unter Verdacht, sich nicht für das eher fremde nationale Kollektiv einzubringen, wie das für das Land wünschenswert wäre. Prinzipiell haben außerdem InländerInnen ein Vorrecht auf Leistungen des Staates. Staatliche Leistungen für AusländerInnen werden als mit Vorbehalt bedachter Akt der Großzügigkeit betrachtet. Diese Ideologien teilen moderate NationalistInnen, also PatriotInnen, wie radikale NationalistInnen. Sie unterscheiden sich vor allem darin, welchen Stellenwert sie dem Privaten gegenüber den nationalen Interessen zu messen und andererseits damit verbunden inwieweit sie andere Werte wie Pluralismus und Toleranz gelten lassen. Wo du qualitativ zwei verschiedene Sachen ausmachen willst, handelt es sich um einen Übergang innerhalb der Vorstellung der arbeitsteiligen Gemeinschaft Nation. Einmal werden die privaten Interessen, also das Schauen auf das eigene Wohl, anerkannt, ohne dass damit die Notwendigkeit des opferbereiten Einbringens für die Nation durchgestrichen wäre. Beim radikaleren Nationalismus bis hin zum Faschismus wird die Nation als das Ein und Alles gesehen, sämtliche Interessen sind nur berechtigt, soweit sie ihr dienen. Daraus folgt, dass gegen die als Schaden für die Nation ausgemacht werden, rücksichtslos durchgegriffen werden muss. Ein radikaler Nationalismus ist also tatsächlich nicht vereinbar mit Pluralismus und Toleranz. Mit ihm wird anhand des Maßstabs Dienst an der Nation beurteilt, was bzw. wer erwünscht ist und wer nicht. Verkehrt ist allerdings die Ansicht, dass zu moderaten Nationalismus Pluralismus und Toleranz dazu gehören. Sie stehen als Maxime neben dem so gebändigten Nationalismus. Das zeigt sich daran, dass der Staat sie immer wieder predigen und zum Lernprogramm machen muss. Denn einerseits will der Staat Parteilichkeit für die Nation und die Vorstellung von der Selbstverständlichkeit des Dienstes eher, andererseits ist ihm der radikale Übergang zu gewalttätigem Rassismus unerwünscht. Mit ihm wird nicht nur das staatliche Gewaltmonopol verletzt, er ist außerdem ein Schaden für das Ansehen des Landes und für das Funktionieren der Gesellschaft, insofern auch die vom Staat geduldeten AusländerInnen ihren Dienst an Kapital und Gemeinwesen erfüllen sollen. Aus dem bisherigen geht hervor, dass in den herrschenden Debatten Nationalismus nicht in seinem Inhalt gefasst werden kann, denn damit würde gerade die herrschaftlich erwünschte, weil zum Mitmachen bei Kapitalismus und Nation passende Geisteshaltung, kritisiert. Das ist These in dem Artikel, von der aus wiederum zusammenfassend thematisiert wird, wie dazu die Wissenschaft Psychologie passt, nämlich indem sie ausgerechnet von dem absieht, was vor allem enttäuschte AnhängerInnen der nationalen Gemeinschaft antreibt, wenn sie den unerwünschten radikal-nationalen Übergang in Wort und Tat zu abnormen psychischen Mechanismen verklärt. Dann Einspruch, dass doch gerade PatriotInnen auch mal aktivierbar gegen Fremdenhass sind, scheint oberflächlich besehen gegen die Gemeinsamkeit von Patriotismus und Nationalismus zu sprechen. Die patriotische Geisteshaltung in ihren Überzeugungen betrachtet macht aber klar, dass es kein Widerspruch ist, dass moderate NationalistInnen unter anderem aus Sorge um das Ansehen ihrer Heimat, sei es der Ort, die Region oder das Land, gegen den Fremdenhass der radikalen NationalistInnen aktiv werden können. Es handelt sich eben um einen Übergang, wenn aus der vaterlandsbejahenden Einstellung der Schluss gezogen wird, dass nicht ausreichend gegen die Schädlinge der Nation durchgegriffen wird. Dieser Übergang ist nicht notwendig und wird nicht von allen Leuten gemacht. Kommen Leute aber zu diesem Schluss, zum Beispiel weil sie die Härten der doch eigentlich lohnversprechenden Gemeinschaft in ihren eigenen Existenzbedingungen registrieren, dann wird aus Festhalten an der Nation und dem, was Mensch sich darüber denkt, Die Suche nach Schuldigen. Die Ablehnung der Nichtdazugehörigen ist die andere Seite der Medaille der Bejahung der Nation. Das ist der zweite Grund, warum wir gegen jeglichen Patriotismus agitieren. Der erste ist, dass er die Unterordnung und den Dienst an einem Kollektiv fordert, das objektiv gesehen zu was völlig anderem da ist, als Leuten, die sich für ihr Land aufgeopfert haben, einen gerechten Lohn zu bieten, geschweige denn Leuten ein angenehmes Leben zu bereiten. Staaten verschreiben sich der kapitalistischen Ökonomie, dazu nehmen sie Land und Leute in Dienst. Darüber kommen so absurde Resultate raus, wie dass die Fähigkeit, mit immer weniger Auffang immer mehr an Sachen zu produzieren, zu Massenentlassungen und Armut von Leuten gerade auch in den Gewinnerländern der Konkurrenz führt. Wenn dieser Irrsinn endlich ein Ende haben soll, müssen Leute, die dabei aus patriotischer Überzeugung mitmachen, über die Verhältnisse aufgeklärt und von ihrem Patriotismus abgebracht werden. Darum geht es uns. Dafür halten wir bürgerliche Bündnisse gegen Fremdenfeindlichkeit wenig geeignet, denn in denen geht es auch immer um die Selbstbestätigung als ihrem löblichen Gemeinwesen verantwortungsvoll zugewandten BürgerInnen. Gegen die Abwehr von Nazis, die zum Beispiel Stadtviertel zur ausländerfreien Zone machen wollen, kann Aktivität in diesen Bündnissen allerdings sinnvoll sein, dann aber bitte ohne dass Mensch dort Leute in ihrem Patriotismus für Mitarbeit gewinnen will. Denn diese Geisteshaltung ist der Boden, aus dem der Fremdenhass hervorgeht. Streik, Rebellion von Grupo Anarquistaios Solidarios, Spanien, Strichübersetzung. Der Streik und nicht der Wahlakt ist der mächtigste Mechanismus des sozialen Wandels gewesen. Und während wir aktuell an einem Punkt angekommen sind, an dem ein Teil der Arbeiterklasse einen Streik mit einer abendlichen Demonstration verwechselt, bleibt der Streik, mit Überzeugung und Entschlossenheit umgesetzt, das Hauptwerkzeug der Arbeiterklasse. Wir sind es leid immer wieder, und auch wenn ein Generalstreik näher rückt, Phrasen wie diese zu hören, Streiken bringt nichts, morgen stehen wir genauso da. Und in der Tat bringen diese kleinen Spaziergänge der bürgerlichen Gewerkschaften, diese Höllenbrut, die sich an die Chefs verkauft, UGT, CO, SAT, USO, CGT, und wie immer man sie nennen will, herzlich wenig, wenn sie den Kampf und die direkte Aktion mit Fotos ersetzen, auf denen sie Banner halten. Aber wir wissen, dass das kein Streik ist. Der Streik muss das normale Funktionieren des Systems lahmlegen, auf der territorialen Ebene, landesweite Streiks, auf der Unternehmensebene, Streiks in einem Wirtschaftsbereich, oder auf lokaler Ebene, Streiks in konkreten Betrieben und nicht auf einen Wirtschaftszweig ausgedehnt. Die Reichweite hängt dabei immer von Gegner ab, dem man gegenübersteht, dem Chef, der zu Verbesserungen oder zum Verzicht auf Entlassungen aufgefordert wird, oder dem Staat, wenn man sich gegen gesetzliche Veränderungen im Arbeitsbereich einsetzt. Aber diese kleinen Spaziergänge, diese sogenannten Generalstreiks, spielen eine absolut untergeordnete Rolle, wenn es um die Ansprüche und Ziele der Arbeiterklasse und der Unterdrückten geht. Ein wahrhafter und konsequent durchgeführter Streik führt am Ende fast immer dazu, dass die kämpfenden ArbeiterInnen ihre Ziele erreichen. Ein Beispiel haben wir mit den ArbeiterInnen der Entsorgungs- und Reinigungsdienste in der Stadt Lugo, die in einer Versammlung entschieden haben, dass sie einen Streik beginnen, der erst beendet wird, wenn sie ihre Ziele erreicht haben, dass ihre Kollegen nicht auf die Straße geworfen werden und sie eine Reihe von Verbesserungen bei der Arbeit und der Bezahlung erhalten. Dieser Sieg wurde nach nicht weniger als 59 Tagen des Streiks und des Kampfes erreicht. Jetzt stellen wir uns vor, dass dieser Stillstand bei der Entsorgung des Mülls in anderen Unternehmen der gleichen Branche auf eine bedingungslose Unterstützung trifft und sie ebenfalls den Streik ausrufen. Jetzt strengen wir uns noch mehr an und stellen uns vor, dass es an jedem Ort, an dem es Entsorgungs- und Reinigungsunternehmen gibt, sich die Arbeiterinnen und Arbeiter der anderen Branchen solidarisieren und ebenfalls in den Streik treten, um die Arbeitsbedingungen und die Löhne in allen bestreikten Branchen zu verbessern. Wahrscheinlich hätte die Arbeiterklasse ihre Ziele nach einer Woche erreicht. Es gibt keinen Zweifel daran, dass sich das gesamte System der Ausbeutung und der Ungleichheiten auf die Arbeiterklasse, auf uns alle, stützt. Wenn wir dem System einen Stoß versetzen, beginnt es zu wanken. Lasst es komplett auf dem Gleichgewicht bringen, auf das es vollständig einstürzt. Aber wie? Ein Streik, der mit all seinen Konsequenzen bis zum Ende durchgeführt wird, hat enorme Möglichkeiten für den Sieg der Arbeiterklasse, das ist klar. Aber was ist die Rolle der Arbeitslosen und der Jugend ohne Zukunft? Es besteht kein Zweifel. Die Transformation eines Arbeitsstreiks in einen revolutionären Streik. Es sind die revolutionären Streiks, die uns die großen Veränderungen der Arbeit und des Systems ermöglichen. Vergessen wir z.B. nicht, dass der 8-Stunden-Tag in Spanien aus einem revolutionären Streik hervorging, in dem die Arbeiterklasse auch von der Bevölkerung unterstützt wurde. Die Produktion in den Fabriken wurde lahmgelegt und es wurden Widerstandskassen geschaffen, die den ArbeiterInnen die Macht gaben, bis zum Sieg zu kämpfen. Jetzt allerdings ist die Zeit der arbeitslosen Arbeiter und der Jugend gekommen, die die neue Zukunft aufbauen müssen. Ja, wir sind Millionen Menschen ohne Arbeit, Millionen Menschen, die keinen Arbeitskampf durchführen können, schlicht und einfach deswegen, weil wir keine Arbeit haben. Nein, die Arbeitslosen und die ausgebeutete Jugend können keinen Streik machen. Es gibt für uns also kein anderes Mittel als zu rebellieren. Die Rebellion ist unser einziger Ausweg aus dieser allgemeinen Misere, die Rebellion einer hungrigen Bevölkerung, ohne Brot, ohne Arbeit, ohne Dach, und bald auch ohne Gesundheit oder Bildung. Die Gerechtigkeit, die haben wir vor langer Zeit verloren. Was hindert uns, die Arbeitslosen, Studenten, Rentner, Immigranten, Bettler, Ausgebeutete, Opfer der Repression mit der Revolte zu beginnen? Was hindert uns daran, uns zu organisieren, um das System lahmzulegen? Genauso wie es die Arbeiterinnen und Arbeiter mit ihrem Recht auf Streik machen. Was hindert uns daran, neue Organisationen und Strukturen zu bilden, die es uns erlauben, uns als Gemeinschaft am Rande des Staates zu entwickeln? Es gibt nichts, das uns hindert. Wir sind von niemandem abhängig. Wir sind niemandem etwas schuldig. Niemand hindert uns daran, jetzt sofort aus dem Haus zu gehen und uns mit Leuten zu treffen, die wir kennen, und damit zu beginnen, uns zu organisieren und die Strategien des Kampfes und der revolutionären direkten Aktionen durchzuführen, die den Streik ersetzen können. Niemand hindert die Arbeitslosen der unterschiedlichen Wirtschaftszweige, wie dem Gesundheitswesen, der Bildung, der Landwirtschaft, der Bauwirtschaft und so weiter, daran damit zu beginnen, ihre eigenen Strukturen der Bildung, Gesundheit und Ernährung aufzubauen. Absolut niemand hindert uns daran zu sagen basta, Schluss jetzt. Niemand kann uns aufhalten, wenn wir die Welt verändern wollen, die uns umgibt. Das lehrt uns die Geschichte. Die Rebellion ist der revolutionäre Streik einer Bevölkerung ohne Arbeit, die aber dafür kämpft, sie zu haben. Wir sind die Millionen Arbeitslose, die das System lahmlegen müssen, bis wir unseren Sieg erreicht haben. Wir sind diejenigen, die die Fabriken besetzen müssen, die Massenentlassungen vornehmen oder geschlossen werden. Wir sind diejenigen, die den Boden und die Gebäude des Staates und der Kirche besetzen müssen, um sie einer Nutzung zuzuführen, die unsere Bedürfnisse erfüllt. Wir sind diejenigen, die das System ausgestoßen und vertrieben hat. Deshalb glauben wir an ein neues System, eine neue Welt, die eine wirkliche Antwort auf die Bedürfnisse der Menschen darstellt. Das aktuelle System leugnet die Menschen, die es aufrechterhalten, und es dient nur den Bedürfnissen der Chefinnen, der Kirche, der Banken und des Staates, der denjenigen, die keinen Nutzen für das System bringen. Niemand wird uns das abnehmen. Nicht diejenigen, die herrschen, und nicht diejenigen, die herrschen wollen. Es ist die Herrschaft, die alle unsere Probleme verursacht. Die Herrschaft existiert nur in der Ungleichheit, im Zwang, in einer zweigeteilten Gesellschaft der wenigen, die aufrecht erhalten werden, und der vielen, die sie aufrecht erhalten. Die Herrschaft ist hingegen weder mit Gleichheit noch mit Horizontalität vereinbar. Denn wenn alle gleich sind, kann niemand einen höheren oder niedrigeren Status als jemand anderes erwerben. Es lebe der revolutionäre Kampf. Unterstützt die Arbeiterklasse beim Streik in eurer Region, eilt herbei und zeigt eure Solidarität mit den ArbeiterInnen, bildet Widerstandskassen und Unterstützergruppen, um die Wirkung des Streiks zu potenzieren, organisiert eure Nachbarschaft, um die Straßen zu blockieren und so viele Aktivitäten wie möglich lahmzulegen, und holt euch das zurück, was der Bevölkerung gehört, denn sie hat es geschaffen. Nieder mit der Herrschaft. Denn seit tausenden Jahren hat es keine Herrschaft gegeben, die eine Gleichheit zwischen allen Individuen hätte herstellen können, nicht der Feudalismus, nicht die Monarchie, nicht die Republiken, nicht die Diktaturen und nicht die parlamentarischen Demokratien. Allein den revolutionären libertären Versuchen ist es bislang gelungen, ein neues System zu schaffen, das auf Freiheit, Solidarität und gegenseitiger Hilfe basierte. Es ist die Geschichte selbst, die nach einer neuen Revolution von unten ruft. Tod der Herrschaft, rufen wir laut. Nur wenn die Herrschaft stirbt, kann die Menschheit geboren werden. Nieder mit der Herrschaft. Dank Streik und Rebellion soll sie ganz da niederliegen und dank der Revolution endlich zugrunde gehen. Kultur, Alltag. Antisemit, das geht nicht unter Menschen. 2. Von Siegbert Wolf. Jürgen Münden. ANMD. Red, aus Platzgründen wurde auf Anmerkungen, Fußnoten verzichtet. Diese können jedoch im Einleitungstext des Buches nachgelesen werden. Die Grenzen meines Körpers sind die Grenzen meines Ichs. Die Hautoberfläche schließt mich ab gegen die fremde Welt. Auf ihr darf ich, wenn ich Vertrauen haben soll, nur zu spüren bekommen, was ich spüren will. Hinter diesem kategorischen Imperativ des antinarzistischen Resistanzkämpfers, gefolterten NS-Lagerhäftlings, Shoah-Überlebenden und Schriftstellers Jean Améry zurückzutreten, ist nach den schrecklichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts keine Option. Sollen weitere Zivilisationsbrüche zukünftig dauerhaft verhindern werden. Die Singularität dieses antisemitisch-antizionistischen Massenverbrechens der Deutschen und ÖsterreicherInnen, durch das sie ihre Volksgemeinschaft realisierten, indem ein Drittel der Judenheit der Welt in den grausigsten Tod geschickt wurde, ist essentiell. Die einzig denkbare Alternative nach 1945, so Hannah Arendt, wäre eine Revolution gewesen, der Ausbruch einer spontanen Wut des deutschen Volkes gegen all diejenigen, die als prominente Vertreter des Naziregimes bekannt waren. Doch die Revolution blieb aus. Der zweite. Als die Überlebenden der Shoah nach der militärischen Befreiung vom Nationalsozialismus aus den NS-Lagern zurückkehrten, mussten sie erfahren, dass nichts anders war, dass die europäischen Gesellschaften mitnichten von einem tiefgreifenden Entsetzen gepackt waren, dass die Erfahrungen der Shoah marginal blieben und dass die Ideologie des Antisemitismus sowie die spezifischen Entstehungsbedingungen, die zur Shoah geführt hatten, weiter vorherrschten. Zusammen hing dies vor allem mit der Mitleidlosigkeit und Kälte, die die deutsche und österreichische Mehrheitsgesellschaft nicht ablegen wollten und die die Weiterexistenz des Antisemitismus nach 1945 erklärt. Bis heute sind die beiden Gesellschaften, die in den 1930er und 1940er Jahren als die Hauptverantwortlichen für die Ermordung von Millionen Jüdinnen und Juden gelten, nämlich Deutschland und Österreich, nicht in der Lage bzw. willens, auf gesellschaftlich erzeugten Antisemitismus und Antiziganismus zu verzichten. Zwar 3D68er Linke an, Faschismus, ein für allemal zu verhindern. Allerdings führte dies, aufgrund einer verkürzten Analyse des Nationalsozialismus, dazu, dass sich auch die Nachkommen der NS-Täterschaft nur in Einzelfällen detailliert mit ihren eigenen Eltern und Großeltern beschäftigten und damit die Abwehr historischer Schuld fortsetzen. Um diese defizitäre Erinnerungskultur aufzufüllen, ist zweierlei vonnöten: die anhaltende Beschäftigung mit den Erinnerungen und Erfahrungen der Überlebenden der Shoah, Ruth Klüger, Anja Lundholm, Cordelia Edwardson, Jean Améry, Primo Levi, Imre Kertész, Alex Antatisma und so weiter, und weiter in unsere individuellen Herkunftsgeschichten vorzudringen, uns mit den ganz konkreten Gräueltaten unserer Vorfahren auseinanderzusetzen. Hinzu kommt, infolge der grundlosen Vernichtung von Millionen Menschen durch den deutschen Nationalsozialismus gilt nicht länger, worauf auch eine libertäre, freiheitliche Linke bislang vertraute, dass gesellschaftliche Krisenlagen von Menschen und Institutionen befriedend gelöst werden können. Diese Zuversicht auf verankerte zivilisatorische Standards hat sich infolge der Shoah als Irrtum erwiesen. Längst reicht es nicht mehr aus, einer schlechten gesellschaftlichen Realität lediglich eine positive Utopie entgegenzusetzen. Eine anarchistische Linke sollte daher nicht darauf verzichten, ihre freiheitlichen Ansätze mit den Erfahrungen der Shoah reflexiv zu verbinden. Auch muss sie sich gewahr werden, dass der Antifaschismus für den Genozid an den Juden, und noch mehr für den an den Sinti und Roma, blind war. Die freie Verbindung von selbstbewussten Individuen ohne Hierarchie, Herrschaft und Patriarchat hat nur dann eine Chance, grundlegend emanzipatorisch zu wirken, wenn die historisch extrem negativen Erfahrungen der Shoah als Grundpfeiler einer anarchistischen, antipolitischen Kultur betrachtet werden. Im Verständnis eines universalistischen Zugangs zur eigenen Geschichte bedeutet dies die unbedingte Einnahme der Perspektive der Opfer. Der kategorische Imperativ der kritischen Theorie, nämlich, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, Adorno, meint, dass eine emanzipatorische, freiheitliche und humane Entwicklung der Menschheit nicht möglich ist ohne die garantierte Freiheit der Juden und Jüdinnen weltweit. Die Bekämpfung des Antisemitismus ist dabei immer mitzudenken und in konkretes libertäres Handeln einzubeziehen. Der dritte. Während die nonkonformistischen Intellektuellen der kritischen Theorie sowie Shoah-Überlebende wie Jean Amery aus den schrecklichen Erfahrungen mit den NS-Massenmorden erkenntnistheoretische und zugleich praktische Konsequenzen zogen, mangelt es in der deutschsprachigen anarchistischen Bewegung, von Ausnahmen abgesehen, bis heute an entsprechenden libertären Handlungsoptionen. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte der deutschsprachige Anarchismus eine Randexistenz. Hans-Jürgen Degen, das NS-Regime hatte die anarchistisch-syndikalistischen Strukturen zerschlagen, die aus den Konzentrations- und Vernichtungslagern sowie aus dem Exil zurückgekehrten AnarchistInnen und AnarchosyndikalistInnen mussten sich eingestehen, dass ihre ideologische und organisatorische Kontinuität unwiderruflich zerstört war. Hinzu kam, dass die deutschen AnarchosyndikalistInnen eigentlich kein Konzept für ein Deutschland nach dem Nationalsozialismus, Degen, aufweisen konnten. Das galt zum Teil ebenso hinsichtlich einer anarchistischen Positionierung gegenüber der 1947 von den Vereinten Nationen völkerrechtlich vollzogenen, 1948 erfolgten Gründung des Staates Israel, Verständnis für die besonderen Entstehungsbedingungen und die daraus folgende Notwendigkeit eines jüdischen Nationalstaats äußerten, trotz ihrer grundlegenden Staatskritik. Viele AnarchistInnen, darunter Rudolf und Millie Rocker, Helmut Rüdiger, Augustin Suchy, Willy Paul unter anderem. Sie sympathisierten mit Israel als einer Heimstätte der Verfolgten und vor allem mit dem genossenschaftlichen Experiment der Kibbutzim, die zwar den Kapitalismus nicht brechen konnten, deren Strahlkraft aber über ihr Realgewicht weit hinausgeht. Die genossenschaftliche, auf Kollektiveigentum an Grund und Boden gründende Siedlungsbewegung der Kibbutzim, die, neben den freiheitlichen Kollektivierungen während der Spanischen Revolution 1936 bis 1939, als das bedeutendste und langlebigste Experiment einer kommunitären Lebensform und als Realisierung einer Sozialutopie gilt, ist zu den beachtlichsten Gemeinschaftsprojekten des 20. Jahrhunderts zu zählen, auch wenn die Idee der Kibbutz-Kollektivität heute infolge grassierenden Individualismus und der Abkehr junger Menschen vom kollektiven Leben spürbar leidet. Auch das binationale Konzept eines friedlichen und gleichwertigen Zusammenlebens von Juden, Jüdinnen und ArabernInnen im gesamten Nahen Osten, das vor allem der libertären, mit Gustav Landauers kommunitärem Anarchismus sympathisierende Sozialphilosoph Martin Buber vertreten hat, fand deren Zustimmung, trotz ihrer Skepsis gegenüber der zivilisierenden Wirkung von Nationalstaatlichkeit erkannten so manche AnarchistInnen und AnarchosyndikalistInnen die Notwendigkeit eines jüdischen Staates als Folge der vom deutschen Nationalsozialismus begangenen Shoah an. Solange es Antisemitismus weltweit gebe, sei es Juden und Jüdinnen nicht zuzumuten, als Minderheit in judäophoben, nicht jüdischen Mehrheitsgesellschaften zu leben. Zugleich verliehen sie ihrer Sorge Ausdruck, ob auf diesem Wege eine wirkliche Lösung der brennenden Probleme erreicht werden könnte. Deutschsprachige AnarchistInnen, Milly Wiedkoop, Rudolf Rocker, Helmut Rüdiger, Fritz Lino, Willi Paul, Heiner Köchlin, Georg und Annie Hepp, teilten über den Zweiten Weltkrieg hinaus ihre radikale Ablehnung nicht nur des sowjetisch-stalinistischen Totalitarismus, sondern sämtlicher Ausprägungen des Nationalismus. Dies schloss die Zurückweisung des sogenannten anti-imperialistischen Antizionismus, der einzig den jüdischen Nationalismus stigmatisiert, innerhalb der neuen Linken, nach 1967 ein. Der linke Antiimperialismus als eine Variante des Nationalismus, der das Selbstbestimmungsrecht unterdrückter Völker in den Fokus stellt, ist hinsichtlich der jüdischen Nation insofern inkonsequent, da sich weite Teile der antiimperialistischen Linken bis heute weigern, das Selbstbestimmungsrecht der jüdischen Nation sowie die Souveränität Israels anzuerkennen, was de facto gegen jüdische Personen gerichtet ist. Für den syndikalistischen Arbeiteranarchisten Willi Paul und seine libertären MitstreiterInnen in der 1947 gegründeten Föderation Freiheitlicher Sozialisten, FFS, war die völkerrechtliche Gründung des Staates Israel 1948 ein eindeutiges Ergebnis der Shoah und damit ein Akt der Gerechtigkeit für die Überlebenden dieses Massenmordes am europäischen Judentum. Solange es Antisemitismus weltweit gebe, hätten AnarchistInnen dagegen aufzutreten und zu akzeptieren, dass jüdische Menschen ihren eigenen Schutz vor judäophoben Übergriffen organisieren. Der vierte. Nachdem die politische Linke ihren philosemitisch-pro-israelischen Kurs im Sommer 1967 mehrheitlich aufgekündigt hatte und sich danach überwiegend antizionistisch positionierte, führte dies unmittelbar zur Glorifizierung des marxistischen Antiimperialismus, der aufgrund seiner nationalistischen Grundierung einem freiheitlichen, globalen Internationalismus diametral entgegensteht. Dennoch ließen sich viele nach 68er Libertäre davon anstecken, im Gegensatz zu zahlreichen bereits vor 1933 aktiven AltanarchistInnen, denen Israel aufgrund seiner besonderen Geschichte, der ihr gegenüber verspürten Verantwortung und der Bewunderung für das genossenschaftliche Gemeinschaftsmodell der Kibbuzim ein Land der Hoffnung blieb. So nahm der Antizionismus als antiimperialistischer Antisemitismus eine verhängnisvolle Entwicklung, nicht zuletzt für die Linke selbst, die allein den jüdischen Nationalismus grundlegend ablehnte, ohne dessen Entstehung aus einer Erfahrung der generellen Nichtakzeptanz in der deutschen und österreichischen Gesellschaft herauszudeuten. Dies führte dazu, dass die linksradikale, antizionistische Bewegung nicht an die Seite der ehemals Verfolgten und Überlebenden der Shoah trat und wenn nicht zur Bekämpfung des Antisemitismus beitrug. Die Vorstellung vom hässlichen Juden ist heute weitgehend abgelöst worden von derjenigen des hässlich-unmenschliche M. Israeli. Der moderne Antisemitismus ist mehr als Judenfeindschaft, nämlich ein kultureller Code, der die anti-intellektuelle Sehnsucht nach einer einfachen Welterklärung befriedigt, die den Kapitalismus letztlich unbeschadet lässt. Dieser Antikapitalismus betreibt anstelle der Kritik der politischen Ökonomie eine Personifizierung gesellschaftlicher Verhältnisse, vor allem des Kapitals, in dem persönlich Schuldige gesucht werden, wofür sich der Jude aufgrund der langen Geschichte der Judäophobie anbietet. Während das Industriekapital mitsamt der Lohnarbeit, der Adressat tatsächlicher Ausbeutung, kein Ziel antisemitischer Angriffe ist, wird das Finanzkapital und vor allem das Geld als Quelle allen Übels der angeblich gesellschaftlich natürlichen Dimension der Arbeit und ihrer Produkte gegenübergestellt. Dieser Antikapitalismus basiert auf dem einseitigen Angriff auf das Abstrakte. Abstrakte Gesetze, abstrakte Vernunft oder Geld und Finanzkapital. Vom Standpunkt des gesunden, natürlichen Konkreten. Der moderne Antisemitismus beinhaltet eine Biologisierung des Kapitalismus als internationales Judentum, Moisheu Postone. Dass der Antisemitismus weltweit beunruhigend ansteigt. Eine Folge der Globalisierung totalitärer Ideologien, belegen nicht nur das Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung und das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, DIS, sondern jüngst auch eine Umfrage der Agentur für Grundrechte der Europäischen Union, 2013. Bei mehreren tausend Juden und Jüdinnen. Aus Furcht vor antisemitischen Übergriffen verbirgt heute ein deutlich gestiegener Prozentsatz europäischer Juden und Jüdinnen ihre Identität, auch in der Linken selbst. Für die Mehrheit der politischen Linken in Deutschland und Österreich nach 1967/68 ist die Beschäftigung mit Antisemitismus, Nationalsozialismus und der Shoah sowie mit dem bereits damals antizionistisch aufgeladenen eliminatorischen Antisemitismus ihrer Eltern und Großeltern kein dringendes Thema, mit dem sie sich kontinuierlich auseinandersetzt. Hinter diesem Verdrängungsprozess verbirgt sich eine Haltung der Schuldabwehr vor dem Erbe der Nationalsozialisten, der Wunsch der deutschen Linken, nicht belastet zu sein mit dem, was hier geschehen ist. Der Wunsch nach Entlastung von Schuld als Schuldabwehr, Schweigen und Leugnung bewirkt eine Täter-Opfer-Umkehr. Er entlaste die TäterInnen von den NS-Verbrechen und belaste die Opfer. Stichwort sekundärer Antisemitismus. V. Gleich vielen Juden und Jüdinnen, die in einem kritisch-solidarischen Verhältnis zu Israel stehen, ohne etwa die palästinensische Flüchtlingsproblematik zu ignorieren, erkannte auch Jean Améry, dass der jüdische Staat, eine unmittelbare Folge der Shoah, Garantie des Lebens und Überlebens aller Juden und Jüdinnen, angesichts eines weltweit sogar ansteigenden Judenhasses bietet. Wer die Existenzberechtigung Israels in Frage stellt, der ist entweder zu dumm, um einzusehen, dass er bei der Veranstaltung eines Über-Auschwitz mitwirkt, oder er steuert bewusst auf dieses Über-Auschwitz hin. Was Améry alarmierte, waren die verhängnisvollen Auswirkungen des als Anti-Israelismus verkleideten Antisemitismus innerhalb der anti-imperialistischen Linken. Fest steht, der Antisemitismus, enthalten im Anti-Israelismus oder Antizionismus wie das Gewitter in der Wolke, ist wiederum ehrbar. Er kann ordinär reden, dann heißt das, Verbrecherstaat Israel, zwar gab es anarchistischerseits, etwa seitens von Willy Paul und Heiner Köchlin, Widerstand gegen diesen antisemitischen Antizionismus, der der Schuldabwehr der Massenverbrechen der Deutschen und ÖsterreicherInnen während des Nationalsozialismus dient. Und der russisch-amerikanische Arbeiter-Anarchist Sam Dolgov, 1902 bis 1990, schreibt in seinen Memoiren über seine Erfahrungen während einer Israel-Reise Mitte der 1970er Jahre: Trotzdem sind die israelischen Genossen, genauso wie andere Strömungen, dazu gezwungen, die Tatsache zu akzeptieren, dass Israel verteidigt werden muss. In Diskussionen mit israelischen Anarchisten wurde betont, dass die einseitige Auflösung des israelischen Staates überhaupt nicht anarchistisch wäre. Es würde im Gegenteil nur die ungeheure Macht der arabischen Staaten noch vergrößern und ihre Pläne zur Eroberung Israels beschleunigen. Gleichwohl sollte es bis Ende der 1980er Jahre dauern, bis zumindest in der deutschsprachigen, nicht jüdischen anarchistischen Linken das Thema Antisemitismus, Zionismus und Israel umfassend selbstkritisch beleuchtet wurde. Unmittelbarer Anlass: Budi im Rahmen der ersten palästinensischen Intifada 1988 lancierte antizionistisch-antisemitische Unterstützungskampagne der Hausbesetzerszene in der Hamburger Hafenstraße, wo an einer Hauswand großflächig „Israel“ dabei mit Anführungszeichen versehen gesprüht worden war: „Boykottiert Israel, fahren Kibbuzim und Strände Palästina. Das Volk würdig befreien.“ Seitens Libertärer wurde diese Kampagne zu Recht als antisemitisch gebrandmarkt, weil Boykotte gegen jüdische Menschen in Deutschland historisch assoziiert werden mit den NS-Boykotten „Kauft nicht bei Juden“ nach 1933. Innerhalb der anarchistischen Bewegung zeugte die intensive Debatte über Antisemitismus in der Linken bzw. über den Israel-Palästina-Konflikt von der Notwendigkeit einer nachholenden Aufarbeitung. Auch während des Golfkriegs 1991 rückte das Thema Antisemitismus innerhalb der Antikriegsbewegung in den öffentlichen Fokus. Im Rahmen der damaligen anarchistischen Diskussion zur Lösung des Israel-Palästina-Konflikt finden sich zwei Optionen: Zweistaatlichkeit und Binationalität. Die anarchistische Antistaatlichkeit meint die Ersetzung durch kommunitäre, föderalistische und dezentrale Gesellschaften. Nur auf dieser Grundlage wäre eine Kritik am israelischen Staat und an der palästinensischen Staatsgründung legitim. Jede Besonderheit einer Kritik am Staat Israel und nur am Staat Israel wäre antisemitisch. Mit Blick auf die deutsche Geschichte wäre für deutsche Libertäre zudem zu fragen, ob mit der Abschaffung der Staaten ausgerechnet bei Israel angefangen werden müsse. Was lässt sich aus dem bisher beschriebenen folgern? Unser Ausgangspunkt ist die These, dass wir nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus und der Shoah libertäre Anti-Politik nicht mehr betreiben bzw. soziale Bewegungen nicht mehr organisieren können wie vor dem Zivilisationsbruch Auschwitz. Auch ein von AnarchistInnen häufig vertretener abstrakter Antinationalismus scheint nicht mehr zeitgemäß. Es gibt, so die anarchistische Gruppe Freiburg, einen Unterschied zwischen dem deutschen völkischen Nationalismus, der in der Shoah seinen traurigen Höhepunkt fand, und dem israelischen Nationalismus, der sich als Reaktion auf den modernen Antisemitismus entwickelte. Deutlich zu unterscheiden ist also zwischen der deutschen, österreichischen Nation, deren Entstehung und Artikulation antisemitisch war, und der israelischen Nation. Solange die Forderung „Nie wieder Deutschland, Österreich“ nicht realisiert worden ist, funktioniert der jüdische Nationalstaat vor allem als Existenzsicherung jüdischer Menschen gegenüber dem weltweit grassierenden Antisemitismus. Hinzu kommt das Versagen der deutschen und österreichischen ArbeiterInnenbewegung gegenüber Nationalsozialismus und Faschismus und deren Unvermögen, ihr Versprechen der sozialen Revolution einzulösen, eben weil es die kommunistische, anarchistische und sozialdemokratische Linke nicht schaffte, die staaten- und klassenlose Weltgesellschaft zu erstreiten, bedarf es heute des Staates Israel als Ort der Zuflucht für alle von Antisemitismus Bedrohten. Dieses Spezifikum des zionistischen Staates sollte von einer antinationalen Linken nie ausgeblendet werden. Anarchistische Gruppe Freiburg: Eine anarchistische Perspektive, die auf einer herrschaftskritischen Analyse beruht, die sich weder dem antiimperialistisch-antizionistischen noch dem antideutschen Flügel zuordnet, hat sich bei der Betrachtung des Israel-Palästina-Konfliktes vor allem auf das Individuum, ob ArabernInnen, Juden, Jüdinnen oder andere Bevölkerungsgruppen im Nahen Osten, zu fokussieren und von dessen Bedürfnissen auszugehen. Das setzt voraus, sich vom antiimperialistischen Antizionismus zu lösen. Ferner sollten die konkreten Erfahrungen der Überlebenden der Shoah in das eigene Denken und Handeln mit einbezogen werden, wonach das Grundgefühl verloren ging, dass ein Mensch für ein glückliches Leben braucht, das Vertrauen darauf, dass Menschen auf Gegenseitigkeit angelegt sind und die Menschen um ihn herum grundsätzlich nicht Böses im Sinn haben. Notwendig bleibt anhaltende Empathie, die alltäglich gelebte Solidarität mit den Überlebenden der Shoah, und nicht erst dann, wenn sie gestorben sind, sowie die fortgesetzte Thematisierung des Antisemitismus, besonders in der eigenen Herkunftsfamilie, dies bedeutet, immer eine Störung linker Gemütlichkeit. Daran führt kein Weg vorbei, die Frage ist, ob es die Bereitschaft dazu gibt, mit der Beschäftigung mit dem Antisemitismus auch die eigene Position als deutscher Linker, Anarchist, in, Syndikalist, in, der Herausgeber, in Frage zu stellen. An diesem Punkt hilft keine Nabelschau, sondern oft nur Konfrontation. Der sechste. Der israelisch-palästinensische Konflikt zweier Bevölkerungen um ein Land ist primär ein Konflikt zweier Nationen. Einzig Juden und Jüdinnen wird das Opfer ihrer Nationalität zugemutet, während weite Teile der Linken einseitig dem nationalen Ehrgeiz etwa der PalästinenserInnen befürworten. Als konsequenter AntinationalistInnen hegen AnarchistInnen kein Interesse an nationalistischen Ambitionen, sondern allein an sozial-emanzipatorischen, auf das Individuum ausgerichteten Entwürfen. Anarchistisches Anliegen sollte es sein, eine gerechte Perspektive zu umreißen, die sowohl den Ambitionen der PalästinenserInnen nach Selbstbestimmung Genüge leistet als auch die Bedrohung seitens arabischer Nachbarstaaten auflöst und damit das Sicherheitsgefühl für die Israelis erhöht. Zugleich sind Forderungen nach nationaler Souveränität stets kritisch zu hinterfragen. Historische Erfahrungen belegen, dass nationalstaatliche Souveränität sich, um Staatsvolk zu werden, in ein Herrschaftsinstrument verwandelt und der Zwang zur Homogenität ökonomische und politische Herrschaft begünstigt, auf Kosten sozialer Individualität. Anarchistische Solidarität gilt denjenigen Menschen, die konkret Opfer von Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und Religionen sind und die im Prozess von Nationalstaatsbildung Gefahr laufen, unter die Räder zu geraten, Frauen, Lesben, Schwule, Transsexuelle, politisch und religiös Andersdenkende. Nur ein libertär und universalistischer Standpunkt, der fortwährend Partei für das Individuum ergreift, gerät nicht in die Falle eines rassistischen Antirassismus. Freiheitliche Prinzipien eines gleichberechtigten Zusammenlebens zwischen Juden, Jüdinnen, ArabInnen und anderen Bevölkerungen im Nahen Osten könnten sein, gegenseitige Achtsamkeit, Schaffung öffentlicher Räume zur Vertrauensbildung, Einübung gewaltfreier Kommunikation, Aufbau von echten Beziehungen auf Augenhöhe, Abbau von Herrschaftsbeziehungen, Bemühen um gegenseitige Empathie, Offenheit und Aufmerksamkeit, Aufhebung von Statusunterschieden, Widersprüche bei sich und bei anderen zu lassen und aushalten, Verzicht darauf, den anderen physisch oder emotional zu verletzen, Vergebung ohne zu vergessen, den ersten Schritt tun, und vor allem, die Lösung der Konflikte in den Mittelpunkt rücken. Nur ein Standpunkt, der allen Betroffenen gerecht wird, kann Frieden und Gerechtigkeit überhaupt erst ermöglichen. Wer die Aussöhnung zwischen jüdischen Israelis und arabischen PalästinenserInnen fordern will, muss darauf bestehen, dass beide Seiten aufmerksam gegenüber dem Leiden des anderen sind und das gegenseitigen Leiden anerkennen. Anarchistischer Anti-Etatismus meint, den Nationalstaat Israel zukünftig durch eine andere Gesellschaftsform zu ersetzen, die zugleich einen palästinensischen Nationalstaat überflüssig macht, ohne allerdings von den Israelis zu verlangen, dass ausgerechnet sie weltweit die Ersten sein sollten, die auf ihren Staat verzichten. Jede Anarchistin kehre in dem Nationalstaat, in dem er, sie lebt. Der siebte. Als anarchistisches Modell zur Lösung des Israel-Palästina-Konfliktes vermag der maßgeblich von Martin Buber entwickelte Ansatz einer nichtstaatlichen, föderalistischen Binationalität, bei gleichzeitiger enger Kooperation mit den arabischen Nachbarstaaten in einer vorderasiatischen Föderation, die Möglichkeit eines gleichberechtigten und friedlichen Zusammenlebens aller Menschen in dieser Region zu eröffnen, was jedes der beiden in Palästina nebeneinander und durcheinander lebenden Völker tatsächlich braucht, ist Selbstbestimmung, Autonomie, freie Entscheidungsmöglichkeit. Das bedeutet aber keineswegs, dass es einen Staat braucht, in dem es dominiert. Die arabische Bevölkerung braucht zur freien Entfaltung ihrer Kräfte keinen arabischen Staat und die jüdische braucht zur Entfaltung der ihren keinen jüdischen. Beides kann in einem binationalen Gemeinwesen gewährleistet werden, in dem jedes Volk seine spezifischen Angelegenheiten verwaltet und beide miteinander ihre gemeinsamen. Ein binationales Gemeinwesen mit möglichst weitgehend abgegrenzten Siedlungsbezirken und zugleich mit möglichst weitgehender wirtschaftlicher Kooperation, mit vollkommener Gleichberechtigung beider Partner ohne Rücksicht auf die jeweilige zahlenmäßige Proportion, und mit einer auf diesen Voraussetzungen aufgebauten gemeinschaftlichen Souveränität würde beiden Völkern das geben, was sie wirklich brauchen. Keins der beiden hätte dann noch zu fürchten, durch das andere majorisiert zu werden. Wenn andererseits die Selbstbestimmung und die Entwicklungsfreiheit der jüdischen Gemeinschaft unerschütterlich gesichert wäre, könnte das binationale Gemeinwesen recht wohl sich einer Föderation arabischer Staaten anschließen, wodurch wieder der arabischen Bevölkerung Palästinas eine zusätzliche Sicherung gegeben wäre. Buber. Zur Verwirklichung einer binationalen, multiethnischen Gesellschaft im Nahen Osten sind vor allem diejenigen zu unterstützen, die für den Rückzug aus den besetzten Gebieten und gleichzeitig für ein sicheres und gleichberechtigtes Miteinander der Menschen eintreten, weder einen palästinensischen noch einen israelischen Einheitsstaat favorisieren, sondern für ein Gesellschaftsmodell optieren, in dem der einzelne Mensch ohne Angst verschieden sein kann. Das binationale, föderalistisch-dezentrale bzw. konföderalistische Konfliktlösungsmodell im Nahen Osten gründet auf nationaler Autonomie der jeweiligen Bevölkerungsgruppen bei gleichzeitig enger jüdisch-arabischen Kooperation sowie der Aufhebung des Gegensatzes von Minorität und Majorität. Im Rahmen dieser von unten nach oben und dezentral gegliederten Gesellschaft bestimmen, unter Wahrung weitgehender lokaler Selbstverwaltung, die Gemeinden, Bezirke und Kreise ihre Angelegenheiten selbstständig, ohne Einwirkung einer Zentralverwaltung, außer bei denen, die einer allgemeineren Regelung bedürfen. Mittels den das ganze Land umfassenden autonomen Vertretungskörperschaften der beiden Nationalitäten wären also die Gemeinden und Bezirke, das heißt die assoziierten Gemeinden, sowie die autonomen Vertretungskörperschaften, territorial die Gemeinden und personal in den großen Städten mit gemischter Bevölkerung, gewissermaßen die Grundsäulen beider Bevölkerungsteile. Die nationalen Repräsentanzen hätten als Aufgaben soziale Fürsorge, religiöse Gerichtsbarkeit und Kultur. Auch hier wieder soll eine völlige nationalkulturelle Autonomie mit den notwendigen Rechten und Repräsentativorganen existieren. Gemeindeautonomie und kulturelle Autonomie der beiden Nationalitäten bilden so die Grundlagen der Koexistenz von Juden, Jüdinnen und AraberInnen. Wie könnte sich das Verfahren einer binationalen Übereinkunft zwischen Juden, Jüdinnen und AraberInnen in Palästina, Israel konkret gestalten? Am Beginn dieses geistig-politische Prozesses soll sich ein gemeinsamer höchster Rat beider Völker konstituieren, der in der notwendigen Übergangszeit zum binationalen Gemeinwesen die gemeinsamen Angelegenheiten zu verwalten haben wird und der an der Entwicklung der Solidarität und Kooperation, an der Entwicklung des gegenseitigen Vertrauens arbeiten soll. Des Weiteren finden sowohl in Israel als auch seitens der palästinensischen Autonomiebehörde zu alle Restvolksabstimmungen statt, über eine Verfassung, die alle EinwohnerInnen zu politisch, ökonomisch und sozial gleichberechtigten BürgerInnen erklärt sowie darüber, ob sich für den binationalen Weg eine Mehrheit findet. Danach beginnen beide Seiten mit Beitrittsverhandlungen zur Beschließung einer verfassungsgebenden Versammlung. Beide Bevölkerungen, Juden, Jüdinnen und AraberInnen, bleiben am Anfang noch in ihren jeweiligen Wohngebieten voneinander getrennt. Im ökonomischen Bereich dagegen wird sofort eine enge, uneingeschränkte Zusammenarbeit angestrebt. Martin Buber schlug vor, Israel, Palästina vollständig föderalistisch zu gliedern, mit einer übergeordneten nationalen Vertretung, zuständig für Außen- und Innenpolitik und Rechtswesen, während im Bereich vor allem der Bildungspolitik, der Verkehrs- und Wirtschaftsförderungs- und womöglich auch Religions- und Familienpolitik die kantonalen Prinzipien gelten würden. Einheitlich und gemeinschaftlich ausgeübt werden sollen die gesetzgebende Gewalt und die effektive Kontrolle des Territoriums. Weitere Schritte hin zu dieser binationalen Regelung wäre die Konstituierung einer paritätisch aus Juden, Jüdinnen und ArabernInnen zusammengesetzten, verfassungsgebenden Versammlung, die einen gemeinsamen Verfassungsentwurf erarbeitet, der in beiden, jüdischen und arabischen, Personenverbänden zur Abstimmung gestellt wird, unter der Voraussetzung einer zuvor ermittelten Zweidrittelmehrheit in den beiden Personenverbänden. Die Verfassung verbrieft die föderative Einheit, und zwar so, dass alle im nationalen Parlament beschlossenen Vorlagen nur dann in Kraft treten, wenn sie in den Personenverbandsparlamenten eine mindestens einfache Mehrheit gefunden haben. Die nationale Exekutive besteht aus je einem Mitglied jeder im nationalen Parlament vertretenen Gruppe, was den Zwang zur Konsensfindung verstärkt. Zweifellos fordert dieses binationale Konzept beiden Seiten ab, der palästinensischen Seite die Hinnahme der meisten Ergebnisse der bisherigen Siedlungspolitik Israels im Austausch gegen volle Freizügigkeit und Gleichberechtigung im neuen binationalen, entmilitarisierten Gemeinwesen. Die jüdisch-israelische Seite müsste mit einer großzügigen finanziellen Regelung der durch die Vertreibung und Flucht arabischer EinwohnerInnen entstandenen Verluste aktiv werden. Voraussetzung hierfür ist, dass keine weiteren israelischen Wohnsiedlungen auf palästinensischem Gebiet errichtet werden und dass den juristisch gleichgestellten palästinensischen Israels die tatsächliche gesellschaftliche und ökonomische Gleichberechtigung eingeräumt wird. Seitens der PalästinenserInnenorganisationen wäre es an der Zeit, endlich auf die Befreiung ganz Palästinas zu verzichten und sich zu demokratischen Verbänden zu wandeln. Um den Prozess einer binationalen Versöhnung zwischen Israelis und PalästinenserInnen voranzubringen, ist der deutschsprachigen Linken eher Zurückhaltung und Differenzierung anzuraten. Ansatzpunkte für eine aktive Solidarität deutschsprachiger Libertärer im Israel-Palästina-Konflikt liegen in Deutschland und Österreich selbst, nämlich dem ansteigenden Antisemitismus zu bekämpfen, für freie und solidarische Gesellschaften zu sorgen sowie im Hinblick auf den Israel-Palästina-Konflikt diejenigen Kräfte zu unterstützen, die sich für ein gleichberechtigtes, säkulares und friedliches Zusammenleben von Juden, Jüdinnen, PalästinenserInnen, sprich, allen Menschen in dieser Region engagieren. Geschichte. Gustav Landauers Stellung zum Weltkrieg. Aus seinen Publikationen und Korrespondenzen vor dem Krieg, im sogenannten Frieden, Teil 1.2, von Jan Roletschek. Dies ist die Fortsetzung eines Artikels, der in der GEDAO Nummer 46 begonnen wurde. Jedes Gemeinwesen ist gekennzeichnet durch eine spezifische Verteilung der Macht, die immer die Macht der Menge der Einzelnen ist. Diese kollektive Macht existiert in unterschiedlichen Formbestimmtheiten und Aggregationen. Sie kann unterschiedlich verfasst oder instituiert sein. Die Macht der Menge kann die gemeinsame Macht eines freien Gemeinwesens sein, das sich die Einrichtungen seiner Selbstbestimmung geschaffen hat. Sie kann aber auch, kommandiert als lebendige Arbeit durch die stets schlagfertige Macht des Kapitals, gezwungen sein, in einer Weise zu handeln, die ihre eigene Unterwerfung mit jeder ihrer Bewegungen vertieft. Sie kann, organisiert und befehligt als Staatsapparat, eingesetzt werden gegen einen anderen Staat und sich gegen jede einzelne einrichten, deren oder dessen Körper sich ihr widersetzt oder entzieht. Die Einrichtungen des Kaiserreichs waren der Art, dass diese Macht sich mehrfach konzentrierte, in Preußen, im Heerwesen, welches parlamentarischer Kontrolle weitgehend entzogen blieb, im Bundesrat und im Amt des Kanzlers, vor allem aber in der Person des Kaisers, der zugleich König von Preußen und Oberbefehlshaber der Streitkräfte war. Doch auch noch die Macht des Kaisers war letztlich keine andere als nur die Macht der Menge, die wie von einem Geist geleitet wird. Mehr als irgendwo sonst in Europa zu jener Zeit war dies in Deutschland der Geist der Gesetze, des Gehorsams, des Militarismus und des Drängens zur Weltpolitik. Gustav Landauer versuchte auf diesen Geist zu wirken und einen gemeinsamen Geist anderer Art aufstehen zu lassen, worin die Menge der vielen sich neu und anders, und in einer Weise konstituieren würde, die all dem entgegen war. Das Fernziel seiner Bestrebungen, für das auch nur im Nu des Augenblicks sich handeln ließ, war und blieb der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft durch die Übernahme vitaler Organisations- und Reproduktionsfunktionen, durch den möglichst weitgehenden Austritt aus Staat und kapitalistischer Wirtschaft, die Gründung von Konsum- und Produktionsgenossenschaften, von freien Schulen und sozialistischen Siedlungsprojekten. Wirklicher Friede war nur möglich als positive Organisation der Freiheit und Gerechtigkeit. In der Welt der Staaten konnte es bestenfalls ein prekäres Gleichgewicht der Drohungen geben. Doch der Krieg rückte schneller heran, als diese langwierige Arbeit des Aufbaus sich anließ. Was die nähere Notwendigkeit anbetraf, im richtigen Augenblick kriegsverhindernd, in die diplomatischen Händel 36 der Regierungen einzugreifen, blieb zu ihr nicht genügend Zeit. Kurzfristig aufzubauen war deshalb die tatsächliche organisatorische Fähigkeit zum präventiven Massenstreik, und der hauptsächliche Adressat, die entscheidende Gemeinschaft, 35, dieser Aufgabe, war das Proletariat. Großer Block, 41. Generalstreik und Massenstreik. In der Diskussion im Juli 1911 hatte sich die Lage im Verlauf der zweiten Marokko-Krise abermals bedrohlich zugespitzt. Wieder stellte sich die Sache so dar, dass die allermeisten über ihr Geschick nicht selbst entscheiden sollten. Vielmehr hatten sie es schon getan, indem sie ihre Macht dem Reichstag oder der Gewerkschaftsbürokratie übertragen hatten, um selbst abzudanken, und sie taten es mit jedem Moment, den sie sich nicht auf ihre Macht besannen und sich die wirklichen Einrichtungen ihrer Selbstbestimmung schufen. Vergleiche 30ff. Eine Serie von großen Streiks seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hatte der Diskussion um Generalstreiks und politische Massenstreiks zu jener Zeit neuen Auftrieb verliehen. Die Leute, die ArbeiterInnen, schienen aus ihrer Abwesenheit zurückkehren zu wollen. Sie versuchten, über ihre Körper selbst zu bestimmen, die Kontrolle ihrer eigenen Bewegungen an sich zu reißen. Unter dem Eindruck der Ereignisse in Barcelona vom Februar 1902 hatte Siegfried Nacht die Propaganda für den sozialen Generalstreik aufgenommen, und Raphael Friedeberg forcierte die Debatte seit 1903 innerhalb der SPD. Als Rosa Luxemburg ihre Agitation für den politischen Massenstreik als Mittel im Wahlrechtskampf seit 1905 unter dem Eindruck der russischen Revolution besonders energisch zu betreiben begann, hatte sie alle Mühe, diese Takte gegenüber der parlamentarismuskritischen und anarchistischen Agitation für den Generalstreik abzugrenzen. Die seit 1892 bestehende Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands wollte jedoch weder vom politischen Massenstreik noch vom sozialen Generalstreik etwas wissen. Der Zentrale Gewerkschaftskongress in Köln verwehrte sich entsprechend 1905 in einer Resolution gegen derartige Neigungen in Teilen der Arbeiterschaft. Stattdessen riet er der organisierten Arbeiterschaft, solchen Versuchen energisch entgegenzutreten und sich ganz in die tägliche Kleinarbeit zur Stärkung der Arbeiterorganisation zu vertiefen. Der Jenaer Parteitag der SPD desselben Jahres hingegen zog die Massenarbeitseinstellung als eines der wirksamsten Kampfmittel in Betracht, um Angriffe auf das allgemeine und gleiche Wahlrecht abzuwehren oder dieses gegebenenfalls erst zu erobern, und begab sich damit im Gegensatz zur Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands. Doch schon ein Jahr darauf musste die SPD-Führung auf dem Mannheimer Parteitag 1906 die faktische, den Mitgliederzahlen von Partei, 400.000, und Gewerkschaften, ca. 2 Mio. geschuldete Machtstellung der Gewerkschaftsleitung formal anerkennen. Im Gegenzug gab die Generalkommission ihre kategorische Ablehnung des Massenstreiks auf, behielt sich ein Vetorecht jedoch vor. Auch unter dem Eindruck der Niederlage der russischen Revolution wurde somit das Kampfmittel des politischen Massenstreiks de facto eingeschläfert. Ebenfalls auf dem Mannheimer Parteitag polemisierte August Bebel gegen den Massenstreik auch als Antwort auf den Ausbruch eines europäischen Krieges, und wieder 1907 zusammen mit Georg Vohr. Vollmer auf dem Stuttgarter Kongress der Zweite International, Gustav Herwe, zu jener Zeit noch Antimilitarist, hatte Generalstreik und Insurrektion des Proletariats als einzige Antwort auf einen Kriegsausbruch vorgeschlagen und die französischen Sozialisten Jaurès und Édouard Philand verteidigten diesen Vorschlag als ein letztes mögliches Mittel. Bebel indes hielt ein solches Vorgehen in Deutschland für unmöglich und indiskutabel. Gemeinsam mit Vollmer hob er die kulturelle Bedeutung des nationalen Gedankens hervor und setzte noch hinzu, dass die beim Ausbruch eines Krieges entstehende Erregung weite Bevölkerungskreise erfasse und die Opposition gegen die Entfaltung der Landesverteidigung in eine äußerst schwierige Lage bringe. Die Kapitulation der SPD vom August 1914 hatte er damit bereits 1906 und wieder 1907 antizipiert. Als Ergebnis des Kongresses blieb in dieser Frage eine äußerst allgemein gehaltene, vor allem durch Bebel verfasste Resolution, die eher abwartend und fatalistisch verlautbarte, dass Kriege nun einmal im Wesen den Kapitalismus liegen und erst aufhören werden, wenn die kapitalistische Wirtschaftsordnung beseitigt ist oder wenn die Größe der durch die militärtechnischen Opfer an Menschen und Geld und die durch die Rüstungen hervorgerufene Empörung die Völker zur Beseitigung dieses Systems treibt. Lediglich ein durch Lenin, Martow und Luxemburg beantragter Zusatz hielt fest, dass beim drohenden Ausbruch eines Krieges alles aufzubieten und die am wirksamsten erscheinenden Mittel zu ergreifen seien, den Ausbruch des Krieges zu verhindern. Konkrete Maßnahmen wurden nicht verabredet. Ein ähnliches Bild boten die Kongresse in Kopenhagen 1910 und Basel 1912. Propaganda für den Freien Arbeitertag, als Landauer Mitte Juli 1911 auf die Marokko-Krise reagiert, bleibt sein Appell an den Deutschen, Michel, so intensiv zu denken, dass du's auch ein wenig in Füßen und Händen spürst. 34. Noch allgemein, aber schon Anfang September richtet sich die Gruppe Arbeit des Sozialistischen Bundes in dessen Zeitschrift Der Sozialist und zugleich per Flugblatt direkt an die deutschen Arbeiter, Arbeiter der Industrie, des Handels und des Transports. Wenn es sich um Massenaktionen handelt, kann man sich nur an euch wenden. 35. Um konzertierte Massenaktionen handelte es sich allerdings, nur sollten sie weder in den Dienst der Parlamentarismus gestellt werden, wie der linke Flügel der SPD dies propagierte, noch erwartete sich Landauer vom massenhaften Streik über kurz oder lang das Kunststück der sozialen Revolution, wie es den Anhängern der syndikalistischen Bewegung und den Theoretikern der Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, FVDG, vorschwebte. Der Generalstreik galt Landauer nicht als das Wundermittel, das den arbeitenden Menschen den Sozialismus bescheren könnte, aber diese Funktion hatte er allemal. Der Massenstreik ist das entscheidende Mittel, durch das die Arbeiter in den Zeiten der Gefahr die Regierungen dazu bringen können, ihre Entschließungen nach dem wahren Willen der Völker zu richten. Solches entscheidendes Eingreifen galt es nunmehr konkret vorzubereiten, anstatt sich nur ohnmächtig zu entrüsten, zu protestieren oder sich mit der Bitte um Einberufung des Reichstages an den lieben Kaiser zu wenden. 36f. Die wieder nur knapp verflogene Kriegsgefahr hatte deutlich gezeigt, dass die Fähigkeit, den Massenstreik im entscheidenden Augenblick zu entfesseln, der Vorbereitung bedürfte und dass die Parapolitik von Gewerkschaftsbürokratie und Reichstag Das heißt die Verschiebung der kollektiven Macht der Arbeiterschaft auf das Abstellgleis der politischen und ökonomischen Staatsapparate, deren erstes Hindernis war, anstatt blind vertrauend auf den unwahrscheinlichen Wink ihrer Vertreter, 38, zu warten, die sie ganz augenscheinlich der Willkür der Regierung preisgegeben hätten, sollten die ArbeiterInnen durch die schnellstmögliche Veranstaltung eines außerordentlichen Deutschen Arbeitertages, 27, die tatsächliche Fähigkeit zum präventiven Massenstreik nunmehr selbstendlich ausbilden, bevor Landauer am 19. September 1911 auf einer unter anderem auf jenem Flugblatt beworbenen Veranstaltung zum Thema „Der Krieg, die Regierung, die Selbstbestimmung des Volkes“ referieren wird, zu der immerhin 600 bis 700 BesucherInnen erscheinen, gibt er am 15.9 im Sozialist, noch während der Jenaer Parteitag im Gange ist, seine Einschätzung der dortigen Stellungnahmen Bebels zu Protokoll, die wieder nur darauf hinausgelaufen waren, dass der Massenstreik nach Beginn des Krieges aussichtslos sei. „Davon müsstet ihr reden“, schrieb Landauer, „was die Arbeiterklasse vorher zu tun hat, damit keine Regierung den Krieg wage, weil aber diese unfähigen Beamten noch stets keinerlei Anstalten dazu machen, seien sie ihres Mandats nun endlich zu entkleiden, indem die Arbeiterschaft von ihrem Recht, das heißt von ihrer Macht, Gebrauch macht, einen außerordentlichen Arbeitertag vorzubereiten, der mit frischen Kräften daran geht, neben die Beschlüsse sämtlicher Regierungen, die Entscheidung derer zu setzen, die nicht mehr regiert sein, sondern ihre Selbstbestimmung üben wollen.“ Hier, in diesem doppelten Vorab, äußert sich erstmals das Besondere der Landauerschen Auffassung vom präventiven Massenstreik. Noch bevor das Kriegsrecht greift, musste er ausbrechen, und dies würde keinesfalls spontan geschehen oder auf Veranlassung der SPD, sondern mit Sicherheit nur durch die zuvorige Verständigung und die Herstellung der Einigkeit und Entschlossenheit großer Teile des internationalen Proletariats selbst, eines Proletariats, mit dem zumindest kein Krieg mehr zu machen war. Schon am 1. Oktober folgt ein weiterer Artikel in diesem Sinne, und im November desselben Jahres übernimmt der inzwischen gegründete Ausschuss für den Freien Arbeitertag in Deutschland den zunächst 100.000-fachen Druck einer dialogischen Broschüre unter dem Titel „Die Abschaffung des Kriegs durch die Selbstbestimmung des Volks. Fragen an die deutschen Arbeiter“, in der der Zeitpunkt und die Art der Vorbereitung des Präventivstreiks in ähnlicher Weise verhandelt werden. 42f. Der Einschätzung Bebels im Prinzip beipflichtend verlegt Landauer den richtigen Augenblick für die Entfesselung des kriegsverhindernden Massenstreiks noch vor die Kriegserklärung und den Beginn der Mobilmachung, bevor die Befehlsketten abschnurren und der Jubel einsetzt, hatte alles zu geschehen, so wie feststeht, dass eine oder mehrere Regierungen den Krieg wollen. Ist der Augenblick gekommen, 42? Und die Einwände, die man jüngst gegen diesen Generalstreik gehört hat, haben alle keinen Sinn, weil sie sich alle auf den verpassten Augenblick bezogen haben. 43. Ende von Teil 1.2, Fortsetzung in Gidau Nummer 48. FDA Hautner. Regelmäßige Termine der Mitglieder im Forum Deutschsprachiger AnarchistInnen. Berlin. Anarchistischer Stammtisch 4. Dienstag im Monat ab 19 Uhr. Kaffee Morgenrot, Kastanienallee 85, Prenzlauer Berg, U2 Eberswalder Straße, Tresen der anarchistischen Gruppe Neukölln, Aachen, jeden zweiten Freitag im Monat ab 21 Uhr. F54, Friedelstraße 54, U7-U8 Hermannplatz, jeden vierten Freitag im Monat ab 21 Uhr. Braunschweiger Straße 53 bis 55, U7-Ring S Neukölln. Die Tresen sind immer mit wechselndem Programm. Infos dazu auf der Website. Fokül der anarchistischen Gruppe Neukölln, jeden 3. Dienstag im Monat ab 21 Uhr. F54, Friedelstraße 54, U7-U8 Hermannplatz, Libertärer Podcast des anarchistischen Radios Berlin jeden ersten des Monats mit einem ernsten und satirischen Rückblick des Vormonats. Daneben verschiedene Sendungen und Hinweise im Laufe des Monats: A Radio Plugsporte Dresden, Wanderungen der schwarz-roten Bergsteiger, innen auf Anfrage mit mindestens 3 Wochen Vorlauf an ak-freizeit@risoib.net, Wanderungen, Übernachtungen, politisch-historische Führungen gegen Spende für lokale Projekte im Raum Dresden und Sächsische Schweiz offener. V-Stammtisch des Allgemeinen Syndikats Dresden jeden 2. Mittwoch im Monat, 20 Uhr in der Kneipe, Hebe das, Rüttenburger Straße, Dresden Neustadt. Soli Kneipe und Kultertresen des Allgemeinen Syndikats Dresden jeden 4. Freitag im Monat, 20 Uhr, im Hausprojekt WUMS e.V. Kolumbusstraße 2, Dresden Löbtauprobe des libertären Chors des AK Freizeit jeden 4. Freitag im Monat, 18 Uhr WUMS e.V. Kolumbusstraße 2, Dresden Löbtau Café. Feminismus zum Kennen, Lernen jeden 3. Sonntag im Monat, Brunch ab 14 Uhr, Input ab 16 Uhr, manchmal mit Anmeldung, manchmal kurzfristige Änderung, alles lieber nochmal online checken, Ewibes Blogsporte, K-Film, Kussmusik, Martin Luther Straße 13, Dresden Neustadt Heidelberg A-Kneipe jeden 1. Samstag im Monat, ab 19.30 Uhr im Gegendruck, Fischergasse 2, Heidelberg Altstadt Kaiserslautern anarchistisch-kommunistischer Stammtisch der anarchistische Initiative Kaiserslautern, Kusel jeden 2. Mittwoch im Monat um 18 Uhr im G-Café Clearing Berle in der Richard-Wagner-Straße 48, Kaiserslautern Karlsruhe, offenes Plenum der libertären Gruppe Karlsruhe jeden 4. Mittwoch im Monat ab 19.30 Uhr in der Viktoriastraße 12, Hinterhaus, 76133 Karlsruhe anarchistisches Radio jeden 2. Sonntag 18 bis 20 Uhr, Querfunk 104,8 MHz oder Querfunk de Leipzig, offenes Plenum der anarchosyndikalistischen Jugend, Asyl, jeden Montag ab 20 Uhr in der Libelle, Kolonnadenstraße 19, 04109 Leipzig ASJWQ, Vegane Küche, jeden 1. Samstag im Monat 20 Uhr in der Libelle, Kolonnadenstraße 19, 04109 Leipzig Minijobberatungsstunde der anarchosyndikalistischen Jugend, Asyl, jeden 2. und 4. Montag 19 bis 20 Uhr in der Libelle, Kolonnadenstraße 19, 04109 Leipzig Ludwigsburg an KL. Das monatliche Antifa-Café des Libertären Bündnis Ludwigsburg, LB, hoch 2, Fokü, jeden 4. Mittwoch im Monat im Demutz, Wilhelmstraße 45-1, Ludwigsburg-Mannheim Volksküche der anarchistischen Gruppe Mannheim, AGM, jeden 1. Sonntag im Monat ab 19 Uhr im ASV, Ballstraße 12, Hinterhaus, 68159 Mannheim Postfach Horzheim. Jeden Dienstag Lesekreis in der alten Fabrik, bitte vorher anmelden unter alerta@kommunikationssystem.de, Witten. Ruhrgebiet, Schwarze Tresen der anarchistischen Gruppe Östliches Ruhrgebiet jeden letzten Freitag im Monat ab ca. 19 Uhr mit Gustav Landauer Bibliothek Witten, trotz allem, Augustastraße 58. Wer wir sind und was wir wollen. Unser Ziel ist eine herrschaftsfreie Gesellschaft ohne Grenzen, Klassen und Staaten auf Grundlage der freien Vereinbarung, der gegenseitigen Hilfe und des anarchistischen Föderalismus, der durch gebundene Mandate seitens der Basis gekennzeichnet ist. Diese Gesellschaft soll pluralistisch sein, damit unterschiedliche Lebensentwürfe und kollektive Grundordnungen gleichberechtigt, verbunden durch den Föderalismus, erprobt, gelebt und umgesetzt werden können. Da wir jede Herrschaft über und Ausbeutung von Menschen ablehnen, setzen wir uns ein für die Abschaffung aller Formen von Herrschaft und Ausbeutung in kultureller, politischer, sexueller, sozialer, wirtschaftlicher oder sonstiger Hinsicht. Dies beinhalte die Ablehnung von Hierarchien und Totalitarismen in jeder Form. Wir treten ein für eine bedarfsorientierte und umweltverträgliche Nutzung der natürlichen Ressourcen. Menschenbild. Wir sind der Überzeugung, dass wir Menschen prinzipiell in der Lage sind, eigenständig selbstbestimmt in einer freien Gesellschaft zu leben und verantwortungsbewusst zu handeln. Die gegenwärtige Unfähigkeit, tatsächlich in einer herrschaftsfreien Gesellschaft zu leben und der Unwille, sich auf eine solche einzulassen, sind nicht auf die Natur des Menschen zurückzuführen. Vielmehr sind Erziehung, Förderung, Sozialisation und die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Rahmenbedingungen, in denen ein Mensch aufwächst und lebt, entscheidend. Dabei nehmen wir uns selbst nicht aus. Aktionsformen, Grundlage unseres Handelns ist es, weder Herrschaft erleiden noch Herrschaft auszuüben zu wollen. Diese Haltung verleihen wir unter anderem Ausdruck durch unsere gegenseitige Hilfe, unsere Verweigerung herrschaftlichen Institutionen gegenüber, Ungehorsam jeglicher Art, die Durchführung direkter Aktionen und Demonstrationen, das Ausleben und Umsetzen unserer Kreativität, ein konkretes Erproben anarchistischer Lebenswirklichkeiten und anarchistischer Alltagskultur sowie die herrschaftsfreie Selbstorganisation auf Grundlage des anarchistischen Föderalismus. Aus der Selbstorganisation der Betroffenen und Interessierten soll die revolutionäre Selbstverwaltung aller kollektiven Lebensbereiche, Produktions- und Reproduktionsstätten, Kommunen, Stadtteile, erwachsen. Stellvertreterinnenmodelle und die Bildung von Parteien, wie in ausbeuterischen Wirtschaftssystemen und im Parlamentarismus üblich, lehnen wir ab, da diese im Widerspruch zu unseren Vorstellungen einer herrschaftsfreien Gesellschaft stehen. Verhältnismäßigkeit der Mittel, der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Die Wahl der Mittel leitet sich von unseren Zielen ab. Sie steht in direktem Verhältnis zu den gegebenen Umständen und hängt von der konkreten Situation ab. Wege zur Erreichung einer herrschaftsfreien Gesellschaft. Das FDA will auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens an die föderalistischen Ideen anknüpfen und sie den Erfordernissen der heutigen Zeit anpassen. Im anarchistischen Föderalismus sehen wir die Grundlage einer wirklichen und dauerhaften Selbstbestimmung, die allein die Gewähr für Freiheit, Gleichheit und Solidarität gibt. Wir streben keine Übernahme, sondern die Abschaffung der politischen Herrschaft an. Wir wollen keinerlei Vorschriften machen, ob der Zustand der Anarchie individualistisch, mutualistisch, kollektivistisch, kommunistisch, syndikalistisch etc. angestrebt werden soll, solange der Weg mit unseren generellen Grundsätzen vereinbar ist. Das FDA sieht seine Aufgabe darin, eine mögliche Anlaufstelle für alle Anarchistinnen zu sein, zwischen den verschiedenen Ideenströmungen im Anarchismus zu vermitteln, um eine richtungsübergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen. Warum wir uns organisieren? Erst Gemeinschaften ermöglichen die gegenseitige Hilfe und bilden die Grundlage, auf der eine anarchistische Gesellschaft wachsen kann. Informelle, unverbindliche Zufallsbegegnungen sind für diese Gemeinschaften nicht ausreichend. Deshalb organisieren wir uns, um Solidarität zu leben, Mut zum Handeln zu geben und die Wirksamkeit unseres Handelns zu steigern. Organisierung erleichtert die weltweite Kommunikation und ist Voraussetzung für die Koordination gemeinsamer Aktivitäten. Sie erleichtert die Vermittlung von Inhalten und Positionen und bildet einen Rückhalt für das Ersetzen der bisherigen staatstragenden Bildungssysteme durch anarchistische Alternativen. Dazu gehört auch die Möglichkeit des Auslebens und Umsetzens von Kreativität. Daher sehen wir in einer föderativen anarchistischen Organisation eine langfristige Perspektive über spontane Zusammenschlüsse und Einpunktbewegungen hinaus. Sie ist eine gemeinsame soziale Basis für anarchistische Gesellschaften, ein konkretes Erproben anarchistischer Lebenswirklichkeiten und anarchistischer Alltagskultur. Kontakt Föderation deutschsprachiger Anarchist, Innenkontakt. FDA-Organisation@risoib.net http://fda-ifa.org Org, Internationale der anarchistischen Föderationen Kontakt, Sekretariat, i-f-a.org, http://i-f-a.org.